Wer redet, ist nicht tot. Chris Marquardt ist jemand, der sich mit Fotografie sehr gut auskennt, macht selber einen Fotopodcast und gibt Kurse im Fotografieren und ist so freundlich, mir hier kostenlos einen Kurs zu geben. Hallo Chris. Ja, hallo Olgi. Das mit der Anmoderation ist irgendwie immer so ein bisschen eierig, habe ich so. Ist lustig. Vor allem, weil wir ja mitten in der Unterhaltung waren. Ja, genau. Und diese Unterbrechung, die ist immer so interessant, weil aus diesem völlig natürlichen hier, wir klönen so, kommt plötzlich so Anmoderation. Genau. Werte Damen und Herren. Genau. Guten Abend, das Wetter. Ja, worüber hatten wir uns gerade unterhalten? Ich habe gerade gesagt, ich verkaufe meine Nex 5N, also meine Systemkamera von Sony, meine alte. Mhm. Das ist nicht mal ein Jahr alt, das Ding. Du bist ja auch so ein, bei dir laufen ja die Kameras einfach nur so durch, oder? Nee, ich habe einfach, also tatsächlich die letzten beiden Jahre, vor allen Dingen das letzte Jahr, ich glaube das letzte Jahr war das finanziell fetteste Jahr meines Lebens. So super. Das war total super und ich habe halt einfach, ich habe echt toll Geld ausgeben können. Ich habe halt einfach wirklich, ich habe gedacht so, ich will was für ein Wechsel, also ich brauche noch was mit Wechselobjektiv. Also, man sagte, ein Bekannter, dem ich sehr vertraue in solchen Fragen, kauf dir eine Nex 5, die ist super. Das habe ich gemacht. Ist ja auch erstmal ganz gut. Die ist total super. Die, also Spitzenkamera. Ich gehöre nur zu den bedauernswerten Menschen, die ohne Sucher kaum fotografieren. Naja, wollen. Also wenn du Sucher sagst, meinst du so ein Ding, wo man mit dem Auge reinguckt. Das muss jetzt aber nicht optisch sein, das darf auch digital sein. Optisch ist, ich habe eine Sony, eine Fuji X100, da ist es beides. Und das ist halt grandios. Ich bin ja so ein optischer Sucher-Mensch. Also die Fuji macht's genau richtig. Also du hast halt den optischen Sucher, da werden ein paar Informationen eingespiegelt. Also genau die du brauchst. Und wenn das Licht aber irgendwie scheiße ist, hast du vorne, du hast also praktisch vorne an deinem Zeigefinger, du hältst die Kamera normal, an deinem Zeigefinger ist ein kleiner Hebel. Das war früher, als wir noch Kleinbildfotografie gemacht haben, der Hebel für den Selbstauslöser. Ja, wo es dann so... Ja? Genau, der dann so hochgelaufen ist, genau. Und dieser Hebel schaltet um zwischen optischem Sucher und elektronischem Sucher, und zwar im optischen Sucher. Also da geht dann so eine Klappe vorne genau, auch davor, ne? Genau, das macht Klapp und dann hast du einen elektronischen Sucher und siehst noch mehr Sachen und kannst halt gucken, wie das Bild aussieht. Und du hast sie auch beide benutzt? Ich habe sie beide benutzt, mal so, ja. Mal so, genau. Weil ich weiß nicht, ich habe mit der X100 mal gespielt, aber das wäre für mich dann wahrscheinlich so ein Ding gewesen, wo ich mir eins aussuche und dabei bleibe. Ich weiß es nicht. Ich habe sie nie lang verwendet. Das ist ja wirklich abhängig von den Lichtverhältnissen, weil manchmal siehst du durch den optischen Sucher nicht genug und dann kannst du den nochmal... Ich habe ja jetzt auch eine neue Kamera gekauft. Ich war noch gar nicht fertig. Oh, Entschuldigung. Also schon, eigentlich schon, weil wir das ja vorher schon kurz besprochen hatten. Und mach doch nochmal. bring doch mal die Zuhörer auf den neuesten Stand. Genau. Also ich verkaufe meine Nex 5N und zwar habe ich mir eine, das die ist halt ohne Sucher, die Nex 5N. Der Sucher ist halt ein Zubehörteil, das du oben so dran flanschst. Also aufstecken, festschrauben, dann hast du einen elektronischen Sucher, der sehr, sehr, sehr gut ist. Muss man, also wirklich, der ist irre hell. Aber dann ist die Kamera nicht mehr so handlich. Ne? Dann ist die Kamera nicht mehr so handlich. Und das ist genau mein Problem. Ich brauche, wenn ich so eine Kamera habe, einen Sucher, der in die Kamera eingebaut ist. Und jetzt habe ich wirklich, und damit kommen wir zu den finanziell fetten Jahren zurück auch wieder. Ich habe bei Amazon Marketplace, da kannst du manchmal richtig geile Schnäppchen machen, eine Nex 6 gefunden mit Kit-Objektiv für unter 500 Euro. Irgendwie so ein Warenrückläufer von Amazon, stand dabei Zustand wie neu. Mit voller Garantie und allem, hab mir gedacht, ey, das ist so günstig. Und ich habe halt immer noch das Verhalten von 2013 in mir. Ach, du hast ja Kohle, hau raus hier, weißt du so. Ich habe dann jetzt die Tage gemerkt, dass das überhaupt nicht mehr so ist. Ja, der böse Blick aufs Konto. Alter Vater, habe ich dann geschluckt, ja. Aber also die Nex 6 ist halt so das letzte Ding gewesen, wo ich relativ sorglos mir Technik gekauft habe. Und jetzt habe ich halt die Nex 6 und bin von der sehr begeistert, weil die den Sucher halt eingebaut hat. Sie ist ein bisschen unhandlicher. Nee, sie ist wesentlich unhandlicher als die Nex 5 sogar. Also das macht echt nochmal was aus. Die 5er ist wirklich nochmal ein bisschen flacher, ein bisschen so, ja. Und eigentlich würde ich die 5 sogar noch behalten, aber ich brauche die Kohle. Wie jeder normale Mensch halt. Naja, und die Frage ist, wie viele Kameras braucht man? Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ich bin ja. Entschuldigung, bist du durch? Mehr oder minder. Also wenn du die Frage noch beantwortet haben willst. Also ich verkaufe meine Nex 5N mit Sucher. Ja. Also diesem Aufstecksucher. Ein Blitz ist dabei und das kleine Kit-Objektiv 18 bis 55 mm. Was mir abhanden gekommen ist das Ladegerät. Das gibt's aber für 15 Euro bei Amazon. so zum Nachkaufen. Ja. Und ich dachte mir so, für 500 würde ich die weggeben. Ich glaube, das ist ein okayer Preis, oder? Ist das zu teuer? Kann ich ja nicht sagen. Ja. Ich kenne das Preisgefüge da nicht wirklich. Vielleicht hat sie jetzt irgendjemand gehört, der Lust auf Fotografieren hat. Also wie gesagt, Kinders, es ist eine super Kamera. Und wenn ihr kein Problem damit habt, nicht durch einen Sucher zu gucken, es ist toll. Und den Sucher gibt's halt auch noch dazu. Mhm. Jetzt bin ich durch. Ja, ich bin nur so hibbelig, weißt du, weil ich habe nämlich eine neue Kamera. Ach so. Und ich will das der Welt erzählen. Aber du wolltest doch wissen, wie viele Kameras ich... Nein, erzähl. Ja, nee, ich meine, das wäre die nächste Frage. Wie viele Kameras braucht ein Fotograf? Aber das beantworten wir anders mal. Nee, ich bin ja so ein DSLR, also so ein Digital-Spiegelreflex-Mensch mit so Vollformatsensor, 5D Mark II und ne, schwer, wiegt mit einem dicken Objektiv irgendwie 2 Kilo das Ding. Und ich brauche halt doch was Kleineres, weil ich nehme die halt doch nicht so oft mit, wie ich will. Ja. Und habe lange, auch in meinen Sendungen, lange so hin und her und Leute, helft mir, habt den Tipp. Und dann kam diese, ja, nimm doch die Olympus, OMD, EM1 da, die Micro Four Thirds und überhaupt, weil Wechselobjektive brauche ich ja schon und Weitwinkel ja auch und so weiter. Also es kamen so ganz viele Tipps auch in Richtung Nex und so. Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen die Scheu davor gehabt, nochmal ein komplett neues Fass aufzumachen. Ist es das also, denn? Also ich habe für meine Nex 5, beziehungsweise jetzt auch die Nex 6, einen Adapterring und benutze da halt Canon-Objektive drauf. Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Aber es ist halt, also wenn ich schon den Vorteil des kleineren Sensors haben möchte, dann halt auch die passenden Objektive dazu. Mhm. Das ist so das Ding. Weil ne, Größe der Objektive bedingt sich auch ein bisschen durch die Größe des Sensors. Größe des Abbilds bedingt sich durch die Größe des Sensors. Richtig. Und aber daraus eben ergibt sich dann, wie viel Glas man da reinpacken muss und wie schwer das Ding wird und so weiter. Mhm. Und ich bin dann irgendwann, war ich dann so verzweifelt, habe ich einen letzten Hilferuf auf Tips from the Top Floor gestartet und plötzlich purzelten die Tipps rein. Plötzlich kamen die, ja, guck, schau doch mal hier. Und dann kamen 3 oder 4 Leute, die alle so eine dicke Spiegelreflex haben und meinten, du kennst die Canon 100D, oder? Ich so, nö. Ist immer so unter meinem Radar geflogen, die ist über Jahre die Kamera. Noch nie irgendwie wahrgenommen. Ich google mal währenddessen. Das ist die kleinste Spiegelreflexkamera, die Canon baut. Aha. Also mit einem APS-C-Sensor, winzig. Die ist tatsächlich wirklich klein. Die sieht, das heißt, da sind jetzt auf den Fotos, die ich sehe, nicht irgendwie überdimensionierte Objektive drauf, sondern die ist klein. Nein, die ist so klein. Die wiegt 407 Gramm alleine nur die Kamera. Geil. Da ist also nichts dran, beziehungsweise doch, weil das Interessante ist, das Ding kann eine ganze Menge. Das ist jetzt nicht irgendwie komplett kastriert, nein, das hat sogar... Die ist ja wirklich, die ist ja kleiner als meine Sony. Jo, das hat ein Touchscreen, das Ding, aber sie hat natürlich einen Spiegelkasten. Ne? Also du hast, ist ein echter Spiegelreflex, das heißt, du hast diesen optischen Lichtpfad durchs Objektiv, Prisma ist keins drin, so ein Spiegelding ins Auge. Und das ist genau das, was ich will. Und ich kann mein komplettes Ökosystem hier dran flanschen und bin total glücklich jetzt. Und wenn du da irgendwie ein kleines 50mm Objektiv drauf machst, dann hast du immer noch eine sehr kompakte Kamera in der Tasche. Ja, also es gibt von Canon dieses 40mm Pancake, das mir angeraten wurde. Das habe ich auch schon mal angetestet. Das ist wie ein besserer Objektivdeckel von der Dicke. Mhm. Und ist von der Bildqualität ganz brauchbar. Leider sind es dann 40mm. Ich bin so ein Weitwinkelmensch. Also ich brauche dann schon so den Bildwinkel von einem 24mm Objektiv. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt noch zum Testen mal so ein ganz komisches Third-Party-Objektiv drauf gekauft von Valimax. Mhm. Was eigentlich eher so als, das gilt als Billigmarke. Galt, ich weiß noch, ich hatte früher auf meinen Nikon-Kameras Sigma-Objektive, die galten auch als Billigmarke. Ach, der hat sich viel getan. Super eigentlich. Da hat sich viel getan. Jedenfalls, dieses Valimax ist ein echtes 14mm, das heißt, das kommt irgendwie so bei knapp 23mm Bildwinkel an. Mhm. Oder äquivalent zu einem 23mm auf der Kamera. Ist ein bisschen schwerer als die Kamera. Moment, was hat die? APS-C, sagst du, ne? Der hat APS-C, ja. Ist schwerer als die Kamera auch. Also die Kamera mit dem Objektiv zusammen wiegt so ungefähr 1 Kilo. Das ist immer noch ungefähr die Hälfte von der anderen. Mhm. Aber damit habe ich den Bildwinkel. Das Ding kann filmen. Das Ding hat die Bildqualität ist super. Der Autofokus ist natürlich nicht so wie jetzt von einer dicken 5D oder einer 1D oder was weiß ich. Aber dafür brauche ich es nicht. Also ich schieße ja keinen Sport. Das Ding schafft immerhin noch 4 Frames pro Sekunde. Auch da kann man nicht meckern. Und bin gerade so cool. Das ist ja mal klasse. Und die kostet auch gar nicht so viel. Ich sehe was hier beim Kisten. Ja, die kriegst du ohne Objektiv zwischen 450 Euro irgendwo in dem Bereich. Super. Die. Ja, wo bin ich in den Laden gegangen, hab sie mal kurz angefingert und dann war es irgendwie um mich geschehen. Mit Objektiv kriegst du, also ich guck sowas immer bei Amazon, weil das eh meistens die günstigsten sind. Beziehungsweise die günstigsten auch über Amazon ihr Zeug verchecken. 520 Euro mit so einem kleinen Kit-Objektiv. Hm. Ist doch toll. Jo. Und du hast einen Spiegelreflex. Ist doch super. Jo. Also für mich ist das irgendwie so, holla. Ja, super. Gut. Ja, und das haben die tatsächlich wohl, also ich kenne jetzt mittlerweile, haben sich sogar die diverse Profis geoutet, die von Fotografie leben und die sagen, ach ja, nee, das wollte ich jetzt keinem sagen, aber ich habe die auch. Ja, super. Nein, echt, das ist so wirklich mein Tipp. Das ist auch eine super Backup-Kamera, also falls du mal tatsächlich irgendwie beruflich unterwegs bist und dir die große dann nicht kaputt gehen darf oder so. Super. Es ist auf jeden Fall so, war ganz glücklich. Was übrigens auch noch ganz schön ist an meiner Nex 6, beziehungsweise am Objektiv der Nex 6, weil ich habe jetzt, seit ich es einmal geschafft habe mit einer Kamera, die ich mir gekauft habe, die halbe Foto-Community einen Tag lang zu beschäftigen. Du erinnerst dich an die krummen Türme. Ja. Objektiv, was da drauf ist, macht eine so starke Vignettierung. Also es ist extrem kompakt. Warte mal, wie lang ist das? Also ich meine, das ist ein 16 bis 50 Millimeter Zoom, ja? Und ist, warte mal, unverbaut. Das ist der Deckel, den man hier so mal ab. Wie dick ist denn das? Also wenn die Kamera ausgeschaltet ist und der Tubus nicht ausgefahren ist, ist das Ding 3 Zentimeter dick. Das ist wirklich grotesk klein. Also und vorne fahren dann halt nochmal 3 Zentimeter raus, wenn du die Kamera einschaltest. Was sind das, 3? Ist übrigens interessant, weil wir reden hier gerade über Technik. Und es kam so ein Kommentar zwischen den anderen, der meinte, wir sollen nicht so viel über Technik reden. Oh. Leute wollen fotografieren lernen. Leute wollen über Gucken reden. Ja gut, dann bringen wir das denn. Das Ding macht, dieses Objektiv macht eine so starke Vignettierung. Also vom Rand her eine Eindunklung sozusagen, dass es selbst auf maximaler Stufe in Lightroom nicht ganz rausgeht. Das kommt übrigens daher, dass bei diesen ziemlichen Weitwinkeln, was sagst du, 16 mm? 16 bis 50. Hm. Da kommen ganz einfach diese Lichtstrahlen, wenn du im speziellen weitwinkligen Bereich bist, die fallen so flach auf den Sensor, dass also diese Mikrolinsen, die da auf dem Sensor drauf sind, um das Licht zu bündeln, die gucken halt hauptsächlich nach vorne. Ja. Und wenn das von der Seite kommt, dann ditcht das zum Teil einfach wieder weg davon und ein Teil bricht sich irgendwie komisch. Und ich habe auch, als ich die ersten Fotos gemacht habe, gedacht, so scheiße, was ist das denn? Und habe dann aber mal ein bisschen, nee, kaputt nicht. Also das ist interessanterweise, seit du mir das mit den schiefen Türmen gelöst hast, das Problem, bin ich nicht mehr der Meinung, oh, da muss was kaputt sein, sondern denke, ein optischer Effekt. Da wird was an der Optik sein. Stellt sich raus, und das war sogar was ich vermutet habe. Ich habe gedacht, das ist so ein kurzes Objektiv. Wahrscheinlich liegt das einfach nur an der Bauweise des Objektivs. Hm. Stellt sich raus, kannst du, also jede irgendwie Kameraseite schreibt dann halt, naja gut, das ist halt der Preis für die Kompaktheit. Die Vignettierung ist der Preis für die Kompaktheit. Und das kannst du ja dann auch, wenn du fotografierst. Also ich habe dann auch wirklich nach dem fünften Bild intuitiv schon die Vignettierung schon im Sucher praktisch ausgeglichen. Also ich gesagt habe, okay, wenn ich will, dass das da hinten aus der Ecke kommt, tue ich es vielleicht nicht ganz in die Ecke. Ja, ja. Na gut, also Hersteller, zum Beispiel Leica, die machen das mittlerweile auch alles in der Kamera direkt. Also die Leica weiß, welches Objektiv drauf ist in der Regel und dann wird da einfach schon mal irgendwie aus einer Datenbank wird dann entgegengesteuert. Ich vermute auch, dass wenn ich da ein JPEG rausfallen lassen würde, würde das da gar nicht zu sehen sein. Würdest du wahrscheinlich überhaupt keine Vignettierung sehen. Ja. Wir haben übrigens noch eine Reaktion bekommen, und zwar auf die Schärfenwurst. Das sei ja nicht vegetarisch. Ja, da müssen die Vegetarier sich halt ein anderes Hobby suchen. Du wirst lachen. Also Digitalfotografie ist ja quasi vegetarisch und Analogfotografie ist es nicht. Ach was. Wenn du Film fotografierst, was glaubst du, wie diese Silberpartikel auf dem Film festgehalten werden? Durch Rinder? Ich hab keine Gelatine, Gelatine. Das ist Gelatine. Das geht so weit, dass... das heißt, die ganzen veganen Hipster, die mit ihren Lomos durch Berlin-Neukölln ziehen und rumknipsen, die haben jetzt ein Problem. Ja. Aha. Nee, das ging so weit, dass früher in den, ich weiß nicht genau, also vor einigen 10 Jahren hat die Firma Kodak große Rinderfarmen selbst betrieben in den USA, weil sie Gelatine nicht in der guten Qualität bekommen haben auf dem freien Markt. Mhm. Das heißt, die haben selber tatsächlich für Gelatine Rinder gezüchtet und haben dann den Rest, der übrig blieb oder der qualitativ nicht gut genug war, den haben sie dann an so Jello und Puddingfabrikanten verkauft, genau. Ist das schrecklich? Es wurde mir von einem Ex-Kodak-Mitarbeiter gesagt, dass das die größten Rinderfarmen in den USA waren, in den 60ern oder so. Finde ich total super. Ja, komm ey, das Zeug, was nicht gut genug zum Verknipsen ist, das verfressen wir an die Menschen, verfüttern wir an die Menschen. Genau. Schon eine sehr schöne. Ja, das muss qualitativ einfach sehr hochwertig sein. Oh ja. Und dann, um den Roundup vom letzten Mal noch kurz abzuschließen, vielen Dank an den Clemens. Hm? Der Clemens, weiß ich nicht weiter, hat gemeint, die Fokussierhilfe fürs Teleskop mit diesen Löchern vorne, ja, das ist eine Scheinerblende. So heißt das Ding. Schleierblende, ja. Scheinerblende. Herr Scheiner hat die erfunden. Ah, der Herr Scheiner, okay. Und dann gibt's noch eine mit drei Löchern, die heißt dann irgendwie anders, weil das jemand anders gemacht hat. Ah ja, okay. Das stimmt, stand in den Kommentaren. Ich habe es mal wieder gelesen und mich gefreut und ignoriert, beziehungsweise mich nicht ordentlich vorbereitet. Ich kopiere das hier gleich irgendwie in mein Dokument rein. Dafür bin ja ich da, ne? Sehr gut. Und dann noch, und jetzt können wir wieder einsteigen an diesem Punkt. Big Macintosh hat geschrieben, du kennst ja sicherlich so Stadt-Dorfaufnahmen aus der Luft, die aussehen wie Miniaturlandschaften. Kannst du mir erklären, wie sowas gemacht wird? Wodurch kommt der Effekt zustande? Ich glaube, das hat sogar jemand dann als Kommentar beantwortet schon. Tilt-Shift ist es, ne? Richtig, aber warum fühlt sich das wie eine Miniaturlandschaft an? Kannst du das erklären? Das geht nämlich jetzt wieder direkt auf das Thema, wo wir letztes Mal uns drüber unterhalten haben, das Thema Schärfe. Warum fühlt sich das an? Was macht dieses Tilt-Shift an der Stelle? Es ist eigentlich nur ein Tilt. Der Shift, der hat da nichts mit zu tun. Also du kippst die Schärfeebene. Und verlagerst damit dann alles in die Unschärfe. Also du kippst die Schärfenebene, das ist ja nicht durchgehend, doch ein Teil ist scharf, ne? Du kippst die so zu dir hin, die Schärfenebene, dass die quasi durch das durchschneidet. Und was passiert? Du siehst nachher auf dem Bild nur so einen ganz feinen Streifen, der scharf ist, und ganz schnell nach vorne und hinten kommt diese Unschärfe. Ja. Woran erinnert einen das? Ich überlege gerade, woran erinnert einen das? An Makrofotografie. Ah, stimmt. Das sieht aus wie Makro, weil je näher du rangehst an was, desto weniger Schärfentiefe hast du. Ja, ich dachte, woran erinnert einen das aus der realen Welt? Weil letztendlich ist das ja ein Trick, das ist ja eigentlich ein Mindfuck, der da passiert. Richtig, und das ist das Wichtige an der Stelle. Du simulierst quasi sowas wie eine Makroaufnahme mit, aber was viel größer ist. Und daher der Mindfuck. Ah! Und dein Hirn sagt, oh, ja, wenig Schärfentiefe, das muss klein sein. Ja. Und wenn du das jetzt noch so fotografierst, wie du jetzt, sagen wir mal, so eine Spielzeuglandschaft fotografieren würdest, nämlich von schräg oben, dann sieht das aus, als ob du eben auf irgendwie so, ne, so Lego-Landschaft runterguckst. Mhm. Und wenn du dann noch so ein bisschen an der Farbsättigung drehst, das Ganze noch so ein bisschen knalliger machst alles und vielleicht noch mehr Kontraste, dann hat's erst recht noch so einen Spielzeugeindruck. Und dann sagt dein Gehirn ganz einfach, nö, das ist ja süß klein. Huch, das bewegt sich, ja. Ja, cool. Ja, also das ist ein echter Mindfuck. Ja. Absolut. Worum geht's heute eigentlich? Heute wollen wir belichten. Ich war ja früher mal beim Film, ne? Also jetzt allerdings nicht als irgendwie, ich war nur erster Aufnahmeleiter, also habe jetzt nicht irgendwie kreativ, also jedenfalls nicht kreativ am Bild oder am Produkt, am Fertigen gearbeitet. Die Kameraleute, die kann man am besten beleidigen, wenn man sagt, und das ist unser Lohnbelichter. Geht wahrscheinlich mit Profifotografen auch. Wo ist denn der Lohnbelichter? Ganz böse. Ja, also heute wird es nochmal so ein bisschen halbtechnisch, deshalb, aber das ist natürlich genauso wie die Schärfe, genauso wie alles, worüber wir bisher geredet haben, ist natürlich nachher ein wichtiges Werkzeug, was du hast, um kreativ damit zu werden. Chris, grundsätzlich ist alles, worüber wir reden, wahnsinnig wichtig. Natürlich. Siehst du? Aber wir schaffen jetzt wieder Grundlagen quasi. Grundlagen, wichtigste Grundlagen. Genau, also Belichtung ist schön, da können wir auch wieder in meinen Fotostream gucken, weil ich da Fotos drin habe, die zu dunkel sind. Ich mache das gerade mal auf. Aber generell frage ich dich jetzt wieder, was ist denn Belichtung? Kannst du das mal irgendwie, was für eine Ahnung, was das sein könnte? Belichtung, Belichtung ist die Menge an Photonen, die auf das Trägermaterial, in unserem Fall auf einen Sensor in einer gegebenen Zeitspanne fällt. Ja, das ist, ja, muss aber nicht sein. Also du kannst ja mit der gleichen Menge Photonen, kannst du ja ein helleres oder ein dunkleres Bild machen, wenn du drunter das den Sensor empfindlicher machst oder weniger empfindlich. Ist das die gleiche Menge Photonen oder nimmt der dann einfach nur weniger auf? Nö, der nimmt die gleiche Menge auf, aber zählt die dann alle doppelt oder so. Ah, so geht Empfindlichkeit. So geht Empfindlichkeit. Also diese, ich sag mal so Eimerchen, die da drin sind, also die Pixel, die dann so mit Photonen gefüllt werden oder wo sie eine Ladung aufbaut, die werden dann hinterher abgemessen, wenn die Kamera sagt, so jetzt ist das Bild gemacht, jetzt messe ich die mal alle durch. Mhm. Und dann nimmt er, es ist so eine zweistufige Geschichte. Zum einen ist da ein Verstärker hinten dran. Ja. Also so richtig wie an deiner Stereoanlage, kannst du lauter drehen, also kannst du auch heller drehen quasi. Ist das, wenn ich die ISO hochsetze, dann drehe ich dann den Verstärker lauter? Drehst du im Prinzip den Verstärker lauter, deshalb siehst du es dann auch rauschen. Wenn du deinen Verstärker lauter drehst, ohne da jetzt irgendwie Musik drüber zu spielen, dann rauscht es ja auch. Ja. Was ist denn dieses Rauschen? Das ist dann einfach elektromagnetische Störerei. Ja, das sind so Elektronen, die sich halt nicht benehmen oder ist nicht alles gleich. Und bei den Pixeln ist es genauso. Du hast quasi viele Elektronen, die da irgendwie was tun und manche sind gut und manche sind ein bisschen, ja, das hat was mit Wärme zu tun. Also wenn du zum Beispiel eine Kamera in den Kühlschrank tust, Astrofotografen tun das, die haben da hinten so Kühlaggregate manchmal auf ihrem Sensor drauf, damit es weniger rauscht. Ah ja. Also da kann man tatsächlich was tun. Und also du drehst den Verstärker auf und dann irgendwann, das ist jetzt ganz unterschiedlich je nach Hersteller und Modell der Kamera, irgendwann sagt dann die Kamera so, jetzt reicht's, jetzt kann ich nicht mehr genug verstärken, jetzt rechnen wir. Mhm. Dann wird also tatsächlich nochmal irgendwo das, was da an Licht oder an Ladung kommt, nochmal genommen und nochmal irgendwie multipliziert oder so. Im Prinzip ist das die Empfindlichkeit. Wenn sie anfängt zu rechnen, wird das Rauschen dadurch, also durch das Rechnen noch stärker? Oder ist es dann irgendwie, dass sie, was weiß ich, bei ISO 1600, also ich hab so bei APS-C, habe ich so das erste Rauschen oder da wird's halt, da finde ich das Rauschen halt merkbar oder spürbar und nicht mehr so angenehm bei 1600, also ISO 1600. Wenn ich jetzt 3200 einstelle und sie anfängt zu rechnen, rauscht es dann stärker oder ist es sowieso egal und es rauscht ab ISO 1600 immer gleich? Ja, also das kannst du, glaube ich, so nicht sagen, weil das sind die Kamerahersteller, die bauen sich ja teilweise ihre eigenen Sensoren oder kaufen die ein. Sony ist ein großer Hersteller, Canon baut selber, Nikon kauft gerne mal bei Sony ein und so weiter. Also die kann man nicht alle direkt vergleichen und dann ohne mich da jetzt tatsächlich ins Detail auszukennen, aber es gibt ungefähr irgendwie, ich habe mal so ein White Paper gelesen, irgendwie so 8 bis 10 verschiedene Arten Rauschen, die da in diesem gesamten Prozess irgendwie eine Rolle spielen können. Und da wird auch unter der Haube schon ganz viel gemacht. Also was ich da gerade erzählt habe, ist natürlich extremst vereinfacht. Da gibt's alle möglichen Stellen, an denen schon mal was weggerechnet wird. Auch im RAW-Bild passieren solche Geschichten. Das heißt, du kannst nicht pauschal sagen, wenn ich von 16 auf 32, also ISO 1600 auf 3200 hochschalte, verdopple ich das Rauschen. Das kannst du so pauschal nicht sagen. Weil die versuchen natürlich gegenzusteuern und dann gibt's einzelne Farbkanäle, die mehr rauschen als andere und da muss man, die werden dann separat gehandhabt und. Das heißt, ich kann diese Frage nur beantworten, indem ich einfach mal Test rein. Genau, das ist das Einzige, was du tun kannst. Testen, wenn du das wirklich willst oder du sagst, nö, finde ich okay, so sieht gut aus, ist in Ordnung. So mache ich es in der Regel. Also ich gehe jetzt nicht her und nehme meine Kameras und teste die tatsächlich irgendwo mit Karten oder sowas durch, das tue ich nicht. Nee, ich dachte jetzt eher durchtesten mit, also einfach mal alle ISOs durchrechnen. Das schon, also das mache ich, also klar, logisch. Ja. Also für mich war es zum Beispiel mit der 100D, war es mir wichtig, wie performt die im Vergleich zu meiner 3-4 Jahre alten 5D Mark II, das ist eine modernere Kamera, die ist allerdings auch billiger, das heißt, die hat nicht wirklich so... Billiger? Also günstiger im Sinne von... Die 5D? Nein, die 100D ist. Ach so, ich dachte gerade schon, ich dachte, ich müsste schnell irgendwo was kaufen gehen. Nee, musst du nicht. Also für mich war es dann tatsächlich einfach mal zu gucken, wie performt denn so eine moderne Kamera im Vergleich zu meiner 4 Jahre alten bei den gleichen ISOs. Und ich bin jetzt bei der 100D und sage ISO 3200, das geht alles noch prima. Ja. Und zwar nicht das JPEG, sondern das RAW und dann da noch ein bisschen rumschrauben. Ja. Das ist sowieso noch was, wo ich mich dran gewöhnen muss. Also das ist halt auch, JPEG ist halt so eingebrannt in den Kopf, ne? Also das Foto ist JPEG, also Fotos sind halt immer JPEGs, dass ich mich echt erstmal zwingen musste, RAW zu benutzen. Jetzt habe ich das Problem, dass meine Festplatte voll ist. Weil ich natürlich einfach mal alle Fotos erstmal alle rein und später gucken. Jetzt habe ich jede Menge unbearbeitete Fotos da rumfliegen, die ich habe ja da so ein kleines E-Book geschrieben, genau zu diesem Thema. Zufällig. Das ist ein Zufall. Das ist echt ein Zufall. Kann ich mal, also gibt's einen Link in den Shownotes, ja? Wie, onehour1000pics.com. Das ist ein da geht's genau um dieses Thema, wie kriege ich denn den scheiß Bilderberg weg? Weil die viele Fotografen, also jetzt kleiner Seitenausflug, ja, aber das machen wir kurz. Viele Fotografen haben das Problem, dass sie, wie du, zu viele Bilder haben auf der Platte. Und dann kommst du nach Hause, importierst die Bilder und dann guckst du durch und fängst gleich mal an zu arbeiten. Mhm. Statt dass du irgendwo mal so versuchst, da ein bisschen strukturierter ranzugehen und zu sagen, ich will erstmal die Guten von den Schlechten trennen. Also ich will erstmal so eine Vorauswahl treffen, damit es sich dann überhaupt lohnt, an denen zu arbeiten. Mhm. Und wenn ich heute 5 Jahre zurückgehe, wo ich auch noch so hier mal da gearbeitet habe, also nicht so gut strukturiert, da war es dann tatsächlich so, dass ich, wenn ich da heute zurückgehe, ganz viele Bilder noch finde, die ich damals einfach aus Zeitgründen nicht mehr gesehen habe. Weil ich mich an mittelprächtigen Bildern abgearbeitet habe, aber die richtig guten dann einfach nicht da waren. Und das hat mich die letzten Jahre so geärgert, dass ich mir dann in Lightroom halt so ein Workflow zusammengedingst habe. Supercharge your Lightroom Workflow. Ja, aber das ist doch super. Ich muss mich in Lightroom eh noch irgendwie ordentlich einfuchsen. Also das ist tatsächlich so dieses Ding. Also der Claim ist tatsächlich, in einer Stunde 1000 Bilder. Wie, man muss das bezahlen? Durchschleusen zu können. Wir reden dann nachher mal, okay? Wuhu. Du bist doch so reich gerade. Nee, gerade nicht. Ach so, mehr. Nicht das, mehr. Du hast eine Kamera gekauft. Das auch. Und dann gibt's da ja noch so ein MT-GOX Auszahlungsproblem. Ja, da reden wir dann aber auf up.net wieder drüber. Genau. Sonst kommen wir hier in religiöse Diskussionen. In der Tat. Egal, also ich finde es wichtig, dass man die Bilder erstmal sortiert und dann arbeitet an den Bildern. Also das so quasi erstmal die Buchhalterstufe und dann in der zweiten Phase die Kreativstufe macht. Mhm. Dass, wenn man sich dazu zwingt, dann hat man plötzlich tierisch viel Freude an seinen Bildern. Weil man weiß, dass man an den richtigen arbeitet. Egal, also zurück zur Belichtung. Zurück zur Belichtung. Also, die Wikipedia, ich sag mal wieder ein Sprüchlein aus der Wikipedia auf. Die Wikipedia sagt nämlich zur Belichtung: Belichtung nennt man in der fotografischen Aufnahmetechnik das Sammeln der unterschiedlichen Lichtverteilung eines Aufnahmegegenstandes auf einem fotografischen Film oder Sensor zu einem reproduzierbaren Bild. Ja, klingt plausibel. Sie wird beeinflusst von der Lichtempfindlichkeit des Films oder Sensors, der Blende des Objektivs sowie der Verschlusszeit der Kamera und ist ausgewogen, wenn Lichter und Schatten im Bild noch kopierbare Zeichnung aufweisen. Kopierbare Zeichnung? Ja, das ist so eine alte Filmsprache, ne? Also, ach so, Kopierwerk, natürlich. Ne? Kopierbare Zeichnung, ja klar. Also kopierbare Zeichnung heißt, wenn das, den Begriff verwendet hier kein Schwein mehr, das ist nur in Wikipedia so. Heißt im Prinzip, da ist noch Detail drin, da ist noch unterscheidbar. Also wenn du überbelichtest, dann kannst du da oben nicht mehr unterscheiden in den Höhen zwischen ganz hell und ganz, ganz hell, sondern da ist einfach alles weiß, da ist nichts mehr da und das kannst du auch nicht mehr echt retten. Wobei, da macht Lightroom auch so Tricks, da können wir gleich mal drüber reden. Und bei der Unterbelichtung ist es genauso. Also in den Schatten, wenn einfach das Ding dir schwarz zuläuft, null, also digital null quasi, dann hast du da eben eine Unterbelichtung und dann ist auch alles weg an der Stelle. Mhm. Also, und das lohnt sich dann halt nicht mehr zu kopieren im Kopierwerk. Ja. Richtig, deshalb ist es keine kopierbare Zeichnung mehr. Ja. So, und dazwischen gibt es einen Bereich, in dem sich alles abspielt, was wir so auf dem Bild sehen. Wobei, es gibt schon auch Bereiche, die völlig unterbelichtet sind, in denen sich sehr viel abspielt, aber das spielt sich dann halt im Kopf des Betrachters ab. Mhm. So, aber so das, was wir sehen können, das definiert man erstmal so von 0 bis X. Und X ist eben, je nachdem, sagen wir mal von schwarz bis weiß, okay? Ja. So. Gut. Über Unterbelichtung. Aber wir haben die Blende, wir haben die Verschlusszeit und wir haben die Lichtempfindlichkeit. In dem Fall die ISO. Wie man der dreht, wissen wir jetzt schon. Und die ISO, die wird auch immer, wenn man die verdoppelt, wird die quasi doppelt so hell oder du kannst einen der anderen Parameter halbieren, wenn du die ISO verdoppelst und dann ändert sich an der Belichtung nichts. Also angenommen, du belichtest mit einem Hundertstel Sekunde bei ISO 100. Ja. Und jetzt stellst du die ISO auf 200 und belichtest mit einer 50stel Sekunde, dann hast du gleich viel Licht auf dem Bild. Mhm. Nur, was hat sich verändert? Die Belichtungszeit. Die Zeit hat sich verändert. Das heißt, in dem Moment wird Bewegung anders eingefangen. Ja, das ist richtig. Also da hängt also, Belichtung und Bewegung zusammen. 50stel Sekunde, ein schnelles Auto oder überhaupt ein vorbeifahrendes Auto mit einer 50stel Sekunde, ist, das wischt. Genau, das wischt. Ab wann wischt das ja? Ja, eben, aber ab wann wischt es eigentlich nicht mehr? Da musst du aber schon da musst schon 125stel und mehr, ne? Das musst du ausprobieren. Das hat dann wieder damit zu tun, wie weitwinklig du bist, wie nah du dran bist, wie schnell das Auto fährt. Also testen. Put it to the test, ne? Das ist ja das Schöne am Digitalen, ne? Du kannst halt rumtesten. Du kannst es dann probieren. Also das ist Belichtungszeit, ne? Du kannst also die Art und Weise, wie die Kamera mit Bewegung umgeht, kannst du damit verändern. Mhm. Und wenn du mit der ISO gegensteuerst oder mit der Blende, dann wird die Belichtung gleich hell bleiben. Du kriegst nur ein Problem, wenn du mit der Blende zu sehr gegensteuerst. Wenn du die zu weit aufreißt, kriegst du ein Schärfeproblem in der Bewegung, ne? Das ist jetzt nämlich die nächste Sache. Du hast das natürlich eine Blende und wenn du an der rumdrehst, dann kannst du die Blende auch doppelt so groß machen, also doppelt so viel Licht reinlassen und die ISO entsprechend wieder runter und dann. Und dann fotografierst du ganz viele tolle Autos, die nur leider Gottes alle unscharf sind, bis auf das kleine Stückchen an der Motorhaube. Du, das finden manche total cool. Ein Freund von mir macht das regelmäßig, der fährt immer zu Mille Miglia und sowas und fotografiert dann die Autos, wenn sie vorbei defilieren. Mhm. Das sieht total klasse aus natürlich, wenn jetzt irgendwie nur der Fahrer scharf ist und der Rest des Autos irgendwie in der Unschärfe hängt. Aber du musst das halt auch, du musst das auch so wollen. Ne? Das Schlimme ist halt, wenn du einfach draufhältst und hinterher sieht es schlimm aus, weil du es nicht so gewollt hast. Ja. Außerdem ist das natürlich, wenn da so Autos, die mit irgendwie 200 Sachen vorbeifahren oder mehr, dann hast du, das ist dann tatsächlich sehr anspruchsvoll fürs Equipment. Also absolut, ja. Was deinen Autofokus und so weiter angeht. Und er macht das witzigerweise mit einer alten, wie heißt denn die, Olympus, also eine Micro Four Thirds ist das, Olympus Pen. OMD? Nee, eine Pen EP1, eine alte. Da holt der richtig geile Bilder raus. Auch übrigens mit alten Gläsern drauf, also mit alten Objektiven drauf. Ja. Das ist ja cool. Ja, also das geht schon, das kann man schon tun. Und dann kommt die Fraktion mit der 1DX, wie auch immer, mit irgendwie 5 Millionen Schärfefeldern und 3D-Fokus und da kriegst du halt technisch noch mehr scharfe Bilder raus. Musst nicht so viel Material verheizen, damit du dann irgendwie ein paar Schärfe rauskriegst. Aber spannend sind die Bilder dann vielleicht trotzdem nicht. Das stimmt, ja, das sind seine. Das ist nichts gegen seine Bilder, aber das ist, ich sag das immer, wenn du, also die Technik in der Fotografie, die wird ja von manchen so hochgehalten. Ja. Oh, ich brauche unbedingt die dicke neue Kamera. Und ja, ein langweiliges Bild, was total knackenscharf ist, ist halt ein total knackenscharfes langweiliges Bild. Genau. Also, ja, gut. Zurück zur Belichtung. Also wir haben da so ein magisches Dreieck, ne? Ja. Zwischen Belichtungszeit, Blende und ISO. Mhm. Und je nachdem, an welchen Faktoren du rumdrehst, also wir stellen uns das mal vor, wir haben die Kamera auf manueller Belichtung. Das heißt, wir müssen tatsächlich alle drei Faktoren beeinflussen. Na, je nachdem, wie man da rumdreht, kann man entsprechend das Bild heller oder dunkler machen oder unschärfer oder verwischter von den Bewegungen. Mhm. Das mal erstmal so ganz grob dazu. So, behalten wir das mal im Hinterkopf, weil eigentlich arbeiten wir ja meistens nicht so. Wir haben ja da so eine Maschine drin, so ein Ding in der Kamera drin, das nennt sich Belichtungsmesser. Genau. Das misst, das schaut quasi, wie hell strahlt mich denn von vorne an und was muss ich dann entsprechend machen. So, wir hatten eine Unterbelichtung, wir hatten eine Überbelichtung und dazwischen diesen Bereich, in dem sich alles irgendwie abspielt. Wie messen wir denn die Dicke dieses Bereiches? Also jetzt mal keine Wurst, sondern weiß nicht, vielleicht fällt uns da noch was ein. Ach so, zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Wert, meinst genau. du? Genau. Erstmal, dafür gibt's einen Namen. Ach. Das ist der sogenannte Dynamikumfang oder Kontrastumfang. Ah. Ja, Dynamikumfang habe ich schon oft gelesen und mich gefragt, was das wohl bedeuten mag. Oder Kontrastumfang, das ist aber das Gleiche im Prinzip. Also vom dunkelsten bis zum hellsten, das definiert den Kontrast im Bild. Hm. So. In was messen wir denn den? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auch in irgendwie Name von Mann, der das erfunden hat, oder? Nein, nein, nein. Nicht? In Blendenstufen. Ach, in Blendenstufen. Oder in sogenannten F-Stops. Das sagt man auch im Englischen, sieht man das ganz gerne mal. Oder in Stops. Also kurz gesagt, F-Stop ist eine Blendenstufe. Mhm. Hat jetzt aber erstmal nur indirekt mit der Blende zu tun. Eine Blendenstufe heißt nichts anderes als doppelt so viel Licht. Das heißt, eine Blendenstufe heißt zwischen dem hellsten und dem dunkelsten im Bild. Nee, das hellste ist genau doppelt so hell wie das dunkelste. Wir haben viele Blendenstufen, die da reinpassen. Aha. Aber zwischen zwei Blenden, also eine Blendenstufe heller, das ist immer so ein relatives Maß, eine Blendenstufe heller heißt doppelt so viel Licht. Okay. Nochmal eine Blendenstufe heller heißt im Verhältnis zum ersten viermal so viel Licht. Mhm. Nochmal eine Blendenstufe heller, achtmal so viel Licht und so weiter. Mhm. Und das kannst du jetzt erreichen, eben durch Veränderung der Blende, da kommt der Name her, oder durch Veränderung der Empfindlichkeit oder der Belichtungszeit. Ja. So, und jetzt gehst du mal an den dunkelsten Bereich, da wo gerade das erste Detail sichtbar wird. Und jetzt verdoppelst du diese Helligkeit und dann verdoppelst du sie wieder und verdoppelst du sie wieder und machst das so lange, bis du bei der Überbelichtung landest. Mhm. Und dann hast du den Dynamikumfang des Bildes. Ne? Des Bildes oder in diesem Fall der Kamera, was die denn kann. Das Bild kann nochmal einen ganz anderen Dynamikumfang haben. Du hast ja eine Kamera, die kann einen gewissen Umfang abbilden. Ja. Und dann hast du eine Szene da draußen und diese Szene vor der Kamera, die kann da reinpassen oder die kann drüber liegen oder drunter liegen. Kommt. Ja, ich überlege noch. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie oft muss ich... Ach so, denn, ja, natürlich, die Kamera kann... Ja, jetzt habe ich... Also manchmal kann die Kamera bei entsprechenden Lichtverhältnissen einfach das nicht abbilden, was da ist, weil die Lichter reißen aus und sind überbelichtet und die Schatten sind zu dunkel. Mhm. Und manchmal hat die Kamera überhaupt keine Probleme, weil die Szene vor der Linse einen kleineren Dynamikumfang hat als die Kamera. Jo. Okay? Ja. So, wie viel passen denn in so eine übliche Kamera rein? Wie viel Blenden? Also ich sag dir jetzt mal, wie viel so ein knalliger Sonnentag hat. Ja. Wenn du also draußen bist, die Sonne knallt, du hast, was weiß ich, eine Szene mit einem Haus und Auto davor und unter dem Auto sind Schatten und das Haus hat eine weiße Wand und wird direkt angestrahlt von der Sonne. Das schafft, ich glaube, das schafft keine Kamera, die ich jemals benutzt habe. Also die Menge der Blendenstufen in so einer Szene, die kann schon mal deutlich die 15 überschreiten, bis 20 gehen ungefähr, so grob, so gefühlt. Da werde ich jetzt Widerspruch ernten, aber mal ganz vereinfacht, was kann das Auge? Ja. Ungefähr. Das Auge kann das, oder? Also zumindest. Nicht auf ein Stück, das ist interessant. Ah. Das Auge ist adaptiv, das Auge hat quasi mehrere Empfindlichkeiten gleichzeitig. Das ist ein chemischer Prozess, der da passiert. Und du bewegst ja dein Auge und dein Auge passt sich dann quasi ständig an. Also die Blende, also deine Iris wird ja nachgeregelt. Ja. Wenn du auf was Dunkles schaust, dann schaust du auf was Helles und so. Merkst das ja, wenn du gar Licht, nicht. Wenn du das Licht ausmachst, musst du dich halt ein paar Sekunden ans Mondlicht gewöhnen und dann kannst du auch wieder fehlerfrei durch die Wohnung laufen. Und das ist ein chemischer Prozess, aber dann gibt's auch noch die Blende quasi vorne, die Iris, die sich einfach ganz schnell zusammenzieht und aufgeht, um so schnelle Veränderungen noch zu bekommen. Und das Auge macht ungefähr so, also wenn man es echt vereinfacht, ungefähr 16 Blendenstufen. Das ist schon mal ordentlich. Also ich denke mal, die Blendenstufen sind die Anzahl der Blenden, die ich rastbar in der Kamera irgendwie habe. Ne? Das ist ja, lass das mal, wie viel sind denn das? 6, 7, 8? Ja, das fängt irgendwie wahrscheinlich bei einem üblichen Kit-Objektiv, fängt das irgendwo bei Blende 4 oder so an. Oder 3,5 ja, und geht dann irgendwo bis Blende 22. Blendenreihe, ne, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Haben wir ja schon mal drüber geredet, das ist ja diese inverse Geschichte, also ja. kleine Zahl, ja, 22, große Blende. 22 ist die kleinste Blende, die ich habe, auf der Sony jedenfalls. Und die größte 3,5, also jetzt bei dem Objektiv. 3,5, ja. Gut, aber lassen wir mal so erstmal stehen die Blendenreihe, die brauchen wir jetzt auch erstmal gar nicht, also keine Angst, es wird jetzt nicht zu mathematisch hier. Ja, aber wie viel von diesen Blendenstufen kannst du jetzt in eine Digitalkamera so reinpacken? Also wie viel kann die auf einen Schlag sehen? Ich habe keine Ahnung. Das liegt so ein bisschen an der Kamera. Das hat auch ein bisschen was mit der Größe der Pixel zu tun. Also so eine vollformatige Spiegelreflex, die kann heute so Größenordnung ohne wilde Tricks ganz einfach so zwischen 12 und 14 Blendenstufen. Ah, ja. Das ist so. Das wäre also auch wieder sowas, was eigentlich im Beschreibungstext der Kamera stehen müsste beim Händler, weil mehr Blendenstufen, mehr gut. Ja, damit geben die ja auch manchmal so im Marketing so ein bisschen an. Also große Zahl ist da immer schön. Ja, aber was ich immer nur lese, ist viele Pixel. Ist, ja, natürlich. Das sind die größeren Zahlen, ne? Ja, okay, ja. 36 Millionen klingt besser als 13. Oder ja. Klingt zumindest wichtiger. Wichtiger, genau. Ja. Also du hast diese Anzahl Verdopplungen, also die Anzahl der sogenannten Blendenstufen. Kleinere Pixel können das nicht so gut. Also mit kleineren Pixeln hast du dann ein bisschen weniger Dynamik im Bild. Dann hast du natürlich auch das Problem, wenn du zum Beispiel mit einer höheren ISO fotografierst, da wird ja verstärkt. Das heißt, du gehst von einem kleineren Signal aus und auch da kannst du nicht so viel Helligkeiten drin auflösen. Mhm. Das heißt, mit höherer ISO hast du auch weniger Dynamikumfang in der Kamera. Ja. Aber immer so ganz grob. Okay. So, jetzt haben wir also unsere... Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Nee, ich muss husten und wollte gerade meinen Mute-Button, da hast du mich gezwungen zu antworten. Huste doch einfach. Ah, so. Hab ich jetzt auch, weil das jetzt auch noch in den Mute rein... Gut. Ja. So, jetzt haben wir also diesen Bereich der Belichtung von Unter- bis Überbelichtung und dazwischen spielt sich irgendwas ab und interessanterweise ist das, was sich dazwischen drin abspielt, aber nicht ganz linear. Man sagt jetzt ja, nee, Digitalkameras sind linear in der Belichtung. Film hatte das immer so schön unlinear, das heißt, du konntest da nicht irgendwie einfach sagen, ich belichte es mal doppelt so lang, wenn es dunkler wird und dann passt das schon, sondern Film hat sich immer so ein bisschen organisch verhalten, hat so ein bisschen in den Höhen komprimiert. Du kennst das vielleicht im Film, also ein Filmfoto überzubelichten ist schwierig, weil da immer noch ein bisschen Detail drin ist. Das wird so komprimiert da oben. Ist mir noch nie aufgefallen. Also ja, ist aber so bei Film. Und im Digitalen ist es eher so, wenn es so überbelichtet ist, ist es weg. Also pass mal schön auf die Lichter auf oben und wenn du dafür irgendwas aus den Schatten rauskitzeln willst, dann kannst du das in der Regel beim Digitalen noch machen. Da ist also noch gute Information drin. Ja, darum ist halt auch, ich fotografiere gerne unter schlechten Lichtverhältnissen, also im Dunkeln sozusagen oder in Dämmerung in Zimmern. Und bevor ich, also ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, so bevor ich jetzt irgendwie die ISO so hochschraube, dass es rauscht, oder die Belichtungszeit so weit runtersetze, dass ich immer irgendwie mit angehaltener Luft fotografieren muss, unterbelichte ich lieber ein wenig, weil ich es hinterher bestimmt noch irgendwie ein bisschen hochziehen kann. Und das funktioniert in der Regel sehr gut. Ja, wobei, wenn du dann einfach die ISO ein bisschen hochdrehst, dann passiert im Prinzip das Gleiche. Also das ist jetzt diese Rechnung. Aber es rauscht dann aber ein bisschen stärker. Ist es schlimmer? Hast du schon mal tatsächlich gegeneinander verglichen? Ich habe noch nie gegeneinander verglichen, nee. Mach das mal, wirst du überrascht sein. Also ich habe da teilweise gesehen, dass die Kamera es halt doch noch ein bisschen besser macht, weil die Kamera, die kennt ihre Innereien, die weiß, wann der Sensor irgendwie anfängt mit Pattern, Rauschen und wie gesagt, es gibt so viele Arten Rauschen, die da irgendwie so viele Stellen, an denen die Kamera noch eingreifen kann. Probier's mal aus. Okay. Nun ja, also wir haben also diesen Bereich der Belichtung. Jetzt habe ich vorhin schon mal so eine Sonnenszene definiert, also knallharte Sonne, sehr hohe Kontraste. Ähnliches Ding hast du, wenn du in der Kirche fotografierst und dann hast du auch immer die Fenster irgendwie ausgefressen oder willst das schöne, bunte Glasfenster fotografieren und dann hast du hinterher irgendwie so ausgefranste Ränder. Naja, das ist nicht so leicht. Ja. Ja, du musst dir mal vorstellen, ich habe mir diese X100 gekauft, ja. Ja. Die ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir die, lass mich nicht lügen, freitags gekauft und montags sind wir nach Italien, nach Oberitalien in Urlaub gefahren. Oh, das ist voll super. Das ist total super. Ich habe so unfassbar viel schlechte Fotos gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das Einzige, was in Kirchen wirklich gut funktioniert hat, waren extreme Langzeitbelichtungen, also wirklich so in die 30 Sekunden rein. Also Blende ganz zu und 30 Sekunden belichten. Und da gab es so eine schöne Situation, da habe ich halt die ganze Zeit hinter der Kamera gekniet, die halt aus einem kleinen Stativ vorne stand in der Kirche, bis dann irgendwann ein Mann kam und gefragt hat, ob alles in Ordnung sei. Wo ich auch dachte, na gut, die sind es wahrscheinlich gewöhnt, dass Leute im Mittelgang zusammenbrechen und beten, aber vielleicht nicht so. Aber bei dir war es dann nicht der Heilige Geist. Nee, mit mich ist nicht der Heilige Geist. Jedenfalls nicht der Heilige Geist. Ja, ne? Prost. ja, und jetzt schauen wir uns mal an, jetzt haben wir diesen Bereich abgesteckt, den Kontrastbereich von so einem Sonnentag und jetzt Was für eine Lichtsituation wäre denn kontrastarm? Na, also, Kerze abends oder halt Kirche. Nö. Kerze abends ist extrem kontrastreich. Da ist der Unterschied zwischen dunkle Wand 2 Meter weiter hinten und Kerzenlicht ist extrem hoch. Ich meine also Kerzenlicht für den Raum, also jetzt einfach ein schwach beleuchteter Raum. Ja, nein, nicht wirklich. Die Menge des Lichts hat mit dem Kontrast erstmal nichts zu tun, weil die Kamera, die kann ja dahin belichten, wo sie will, indem sie halt irgendwie an der Belichtungszeit rumschraubt oder an der ISO oder an der Blende. Nee, du bekommst wenig Kontrast, wenn Licht von allen Seiten kommt. Stell dir mal einen Nebeltag vor. Licht, klar. Natürlich, überhaupt graue Tage sind richtig. So kontrastarm, dass Fotografieren eigentlich keinen Spaß macht. Ja, oder ich noch nicht rausgefunden habe, wie man mit Spaß an grauen Tagen fotografiert. Erster Tipp, lass den Himmel weg in den Bildern, dann machen die mehr Spaß. Ist wirklich so. Das glaube ich dir. Ja, nö, brauchst du nicht, weil graue Fläche macht's langweilig. Ah, stimmt, ich habe schon total oft, wenn es so grau und diesig war, gedacht, ach Mensch, jetzt könntest du eigentlich mal ein bisschen rumlaufen, Fotos machen, ach nee, lass. Lohnt sich sowieso nicht. Du hast jetzt plötzlich... Also so graues Ding, also die Fotografen, die nehmen so eine Softbox vor ihre Blitze, damit die Fläche vergrößert wird. Und große Fläche heißt weniger Kontrast. Große Fläche macht weiche Schatten. Genauso ist das dann, wenn du oben eine Wolkendecke hast. Das ist dann eine riesen Softbox im Himmel. Ja. Und du hast, oder noch jetzt weiß besser, ich endlich, ist es neblig. Ach herrlich, jetzt weiß ich endlich, warum diese Fotos nix werden. Ja, jetzt wart's mal ab. Also jetzt weiß ich, was ich dagegen tun kann. Oder zumindest kriege ich eine Ahnung. Du hast jetzt plötzlich irgendwie bei so einem Wetter mit Overcast und so, hast du plötzlich, 3, 4 Blendenstufen, 5, sowas. Weil tatsächlich, versucht da mal harte Schatten zu finden. Nö, das Licht bounced ja überall weg und kommt von überall quasi. Ja. Jo, das ist mal eine schöne Aufgabe auf Fotoworkshops. Stimmt. Bei solchen Tagen sagen, jetzt mach mal ein Bild mit Schatten. Das geht trotzdem? Muss ich halt irgendwo einen Schatten suchen, der von der Laterne kommt oder so. Du hast natürlich immer irgendwo eine Lichtrichtung, hast du schon. Also der Himmel ist oben und der ist hell und unten vom Fußboden kommt's dunkler. Also du hast schon eine gewisse Richtung, aber nicht mehr so klar definiert, wie wenn da die Sonne am Himmel ist. Die Sonne ist ja, egal wie groß die Sonne ist, sie ist so weit weg, dass sie für uns eine punktförmige Lichtquelle ist. Ja. Und je kleiner diese Lichtquellen sind, desto härter werden die Schatten und desto mehr Kontrast hast du im Bild. Darum macht's halt auch überhaupt keinen Spaß, mit den eingebauten Blitzen, die so Kameras haben, porträtartige Aufnahmen zu machen. Punktförmige Lichtquellen, ganz klar. Und die machen dann hinten an die Wand so einen dunklen Rand. Schlagschatten halt. Richtig. Ja, also Größe der Lichtquelle ist tatsächlich ausschlaggebend für nicht nur die Kontraste im Bild, aber das auch. Und deshalb ist die Kerze, die den Raum beleuchtet, eigentlich eine sehr kontrastreiche Lichtquelle. Mhm. Nur musst du halt die Zeit hochregeln oder ISO hochregeln. Ja, aber was du natürlich jetzt im Kopf hast, ist dieses Bild von Kerze scheint an die Wand und die Wand scheint dann zurück und plötzlich hast du schon so eine Weichheit. Aber das ist eigentlich eher so der Effekt, den man auch hat, wenn man blitzt. Man blitzt so gegen eine Wand, man bounced den Blitz von der Decke oder von der Wand weg, wenn man das kann, wenn man so einen Aufsteckblitz hat, den man nach oben klappen kann und die Zimmerdecke nicht zu weit oben ist und nicht irgendwie in grün gestrichen ist, dann geht das auch ganz gut. Ansonsten gibt es tolle, tolle Farbeffekte. Nee, aber du vergrößerst damit die Lichtquelle, du verringerst die Kontraste und plötzlich hast du nicht mehr diese knallharten Schatten, die dann die Augen dunkel machen und unter der Nase so ein Bärtchen erscheinen lassen und was weiß ich alles. Mhm. Passiert dann ja. Also wenig Kontrast in Wolkentagen, viel Kontrast in Sonnentagen. Und das hat mit der Größe der Lichtquelle zu tun. So, und jetzt, was macht die Kamera, wenn sie belichten will? Das ist jetzt das Interessante. Also da ist ein Belichtungsmesser drin. Ja. Und der schaut jetzt erstmal, aber der bekommt ja irgendwie auch ein Bild bei Kerzenlicht hin oder bei knalle Sonne. Also muss der irgendwie die Lichtmenge quasi feststellen. Ja. Und dann der Kamera sagen, du, jetzt reagier mal so, mach mal das. Mach mal das mit der Belichtungszeit, mach mal das mit der Blende. Und je nachdem, was du eingestellt hast, mach mal das mit der ISO. Naja, sie versucht halt immer ein möglichst verwacklungsfreies Bild, ne? Also sie passt die Werte halt so an, dass es verwacklungsfrei ist. Also im Dunkeln, also ich merke das immer, wenn ich so auf Automatik stelle, sagt sie halt, im Dunkeln versucht sie halt immer so eine 60stel Sekunde hinzukriegen. Ja. Weil das garantiert verwacklungsfrei ist. Ist es das? 60stel, ja. Das mit dem verwacklungsfrei, das hat immer auch noch mit der Brennweite zu tun. Ach. Weil wenn du eine lange Brennweite hast. Ja, stimmt. dann ist die gleiche Belichtungszeit möglicherweise total verwackelt. Also da gibt es so eine Faustregel, die sagt, wenn du also belichte mindestens mit 1 geteilt durch Brennweite in Millimetern. Also mit einer 100 Millimeter Brennweite eine Hundertstelsekunde oder schneller. Mit einer 500 Millimeter Brennweite eine 500stelsekunde oder schneller. Das hat zumindest in Analogtagen immer ganz gut funktioniert. In Analogtagen hat aber auch gut funktioniert, wenn die Sonne fröhlich lacht, Blende 8. So ungefähr. Auch da kommen wir gleich noch drauf. Da gibt es nämlich Regeln. Da gibt es echte Regeln. Ach. Aber das ist, also man muss nicht unbedingt Belichtung messen. Man kann das auch über eine Regel machen. Mhm. Aber ich sag mal, in Digitalzeiten, wo jeder erstmal die Bilder mit 100% in Lightroom anguckt, da sieht man dann doch, dass vielleicht die Hundertstelsekunde bei einer 100er Brennweite vielleicht ein bisschen zu lang ist. Also ich verdoppel das immer nochmal und schieße dann lieber mit einer 200stel oder so. Mhm. Wenn ich es tatsächlich scharf haben will, wenn ich es tatsächlich nicht bewusst verwackeln möchte. So, jetzt haben wir aber ein Belichtungsmesser. Der Belichtungsmesser, der schaut erstmal in der Kamera, der schaut erstmal, wie viel Licht bekomme ich denn von der Szene da vor mir zurück. Mhm. Also unsere heutigen Belichtungsmesser, die eingebaut sind in den Kameras, die machen eine sogenannte Reflektivmessung. Die messen, was zurückkommt. Was und könnte da, man denn sonst messen? Es gibt auch eine sogenannte Lichtmessung. Kennst du so Bilder von Profifotografen im Studio, die mit so einem Belichtungsmesser dann zum Model hinlaufen und so ein Gerät mit so einem weißen Halbkugeldom drauf? Ja, ja, die Belichtungsmesser kenne ich, ja, ja. Die messen dann tatsächlich das Licht, das auf das Subjekt fällt. Verstehe. Das ist die Lichtmessung. Und was die Kameras tun, ist aber, wie sie machen, eine Reflektivmessung. Und da liegt ein dickes Problem. Was passiert denn bei so einer Reflektivmessung? Ich gebe dir jetzt mal 2 Szenen zur Auswahl. Ich sage jetzt mal weißer Hase im Schnee. Ja. Und dann sage ich mal Kohlenmine. Kohlenmine? Jo. Also wenn es so Schacht. Willst du fotografieren? Irgendwo runter in die Kohlenmine. Mhm. Und die ganzen... Die Kohlenmine wird garantiert aufreißen wie nur irgendwas. Also der wird mir die Blende aufreißen, also die Automatik jetzt. Mhm. Also der Belichtungsmesser wird sagen, hier ist es ganz schrecklich dunkel. Und weißer Hase im Schnee, da wird er sagen, hier ist es ganz schrecklich hell. Oder wir machen es noch anders. Noch anders. Wir haben jetzt den weißen Hasen im Schnee und neben diesem weißen Hasen im Schnee machen wir ein Gruppenbild vom jährlichen Hells Angels Treffen. Die haben alle schwarze Lederjacken an. Ja. Die stehen da im weißen Schnee. Das ist halt die Frage, wo ich der Kamera sage, dass sie ihre Belichtung messen soll. Ja. Also und das in bei so einem Ding, also Hells Angels im Schnee, das ist ein schönes Licht. Ja, der Schnee, schönes der Bild. Ist. Der Hells Schnee Angels ist, im Schnee ist halt, also die Kamera verschluckt sich wahrscheinlich an irgendeiner Stelle, weil entweder wird sie auf den Schnee belichten, dann sind die Angels so dunkel, dass ich praktisch nur noch eine Silhouette sehe. Mhm. Oder sie belichtet auf die Angels, dann überstrahlt der Hintergrund so sehr, dass das Bild halt auch ätzend aussieht. Hm. Wo ist denn der ideale Punkt für die Belichtung, wenn wir jetzt mal aus technischer Sicht rangehen? Die Kamera, die kann in diesem Bereich zwischen Unter- und Überbelichtung, kann die Kamera an einer Stelle besonders viel Detailzeichnung aufnehmen. Ganz, ganz viel Detail. Ich würde jetzt sagen, im Gesicht der Leute, die ich da fotografiere, weil... Ich rede gerade von diesem Dynamikumfang, von Unterbelichtung bis Überbelichtung. Also stell dir das einfach mal als eine Skala von Schwarz nach Weiß vor. Ja. Und da gibt es einen Punkt und das ist der Mittelpunkt. Und an diesem Mittelpunkt, da kann die Kamera am meisten Detail aufnehmen. Der Mittelpunkt zwischen... Zwischen Schwarz und Weiß. Zwischen Schwarz und Weiß, ja. Also von Helligkeit her. Das wäre ja dann wahrscheinlich in dem Fall sogar das Gesicht. So, ja, ungefähr. Ne? Mhm. Das ist so ein mittleres, also wenn man es nur mal in Helligkeit, wenn wir Farben mal außen vor lassen, ist es tatsächlich irgendwo so ein mittleres Grau. Ja. Da ist die Kamera am besten. Und der Belichtungsmesser, der ist so eingestellt, dass er immer versucht, das, was er vor der Kamera sieht, in diesen Mittelbereich zu ziehen von der Belichtung. Weil da am meisten Detail abgebildet werden kann. Also er guckt, hier ist es am hellsten, da ist es am dunkelsten und packt praktisch genau den Mittelwert davon. Ich rechne da irgendwie rum und versuche mal die Mitte rauszufinden und mache das. Das ist mal im einfachsten Fall, wie so eine Kamera mit Belichtungsmesser funktioniert. Jetzt schießt du einen weißen Hasen im Schnee. Was passiert mit dem Bild? Es wird sehr dunkel. Es wird grau, matschig grau. Das ist so ganz matschig, typisch. Echt? Das kenne ich. Habe noch nie so ein Foto, habe ich noch nie gemacht. Das ist echt. Das kennt aber fast jeder, der mal im Schnee mit Automatik in irgendeiner Form fotografiert hat, dass die Schneebilder halt doch so ein bisschen flau daherkommen. Warum? Weil die Kamera diesen Schnee irgendwo in diese mittelgraue Ecke legt, weil na, die Kamera, die weiß ja nicht, was da vor der Kamera ist. Ja. Die Kamera hat erstmal keine Idee, die sieht nur hell und dunkel. Mhm. Oder der Belichtungsmesser sieht nur hell und dunkel und packt das dann quasi in die Mitte. Und wenn du die Hells Angels mal so bildfüllend irgendwo aufnimmst, also lass mal den Schnee außen vor, dann sieht die Kamera ganz wenig Licht, weil die haben alle schwarze Jacken an. Ja. Und dann legt die auch ins Grau. Darum sind dann die schwarzen Jacken grau. Richtig. Ja. Und das ist ein Problem. Das kenne ich wiederum. Band auf der Bühne, das ist genau so ein Ding. Du hast eine Band auf der Bühne, so klassisch hinten, schwarzer Vorhang dahinter. Dann stehst du irgendwo nicht direkt vor der Bühne, sondern bist ein bisschen weiter weg. Und dann hältst du die Kamera da drauf. Was sieht die Kamera? Naja, sie sieht ganz viel schwarz und so ein paar helle Punkte, das sind dann die Gesichter von den Musikern und deren Gitarren und was weiß ich. Und das große, große schwarze Ding im Hintergrund, das sieht die Kamera aber viel mehr, weil es halt größer ist, und macht das Bild zu hell. Und dann nachher hast du irgendwie so einen grauen Vorhang und völlig überbelichtete Gesichter. Passiert ja total gern. Ja. Also die Kamera versucht, diese Mitte hinzubekommen. Und diese Mitte, die ist nicht immer richtig. Ich sollte mich also nicht auf den Belichtungsmesser der Kamera verlassen? Ja, es gibt Möglichkeiten, dem auf die Sprünge zu helfen. Also der versucht immer die Mitte und das macht er je nachdem, wie du misst. Messmethode. Stimmt, da gibt's ja so Spot-Messungen und was das Ding einem so anbietet im Menü dann in der Regel. Ne? Also das, wovon ich jetzt gerade geredet habe, ist die Durchschnittsmessung. Der nimmt einfach alles und nimmt den Durchschnitt davon. Mhm. Die ist oft noch so ein bisschen mitten betont, weil man kann davon ausgehen, dass vielleicht was Bildwichtigeres so nicht ganz am Rand klebt. So üblicherweise ist das so. Das heißt, die Mitte bekommt ein bisschen mehr Gewicht und dann ist es aber so der Durchschnitt von dem Ding. Also meine Kamera kann Spot, Multi und Mitte. Ja, also Mitte, das wäre so ungefähr das. So, jetzt haben wir den Spot, ja. Was macht denn der Spot? Der Spot misst an genau einer Stelle. Und versucht das, was an dieser Stelle ist, in die Mitte zu ziehen von der Helligkeit. Und der Rest, der folgt dann halt. Ne? Das wird ja immer das ganze Bild belichtet. Es wird ja nicht nur ein Teil des Bildes irgendwie so belichtet und ein anderer Teil so, sondern das ganze Bild hat immer die gleiche Belichtung. Also hast du einen Spot und jetzt hältst du diesen Spot auf das weiße Karnickel im Schnee und ja, schlecht. Wieder zu dunkel. Ja. Oder hältst den Spot auf die schwarze Lederjacke und nur wird es zu hell. Mhm. Jetzt kannst du mit dem Spot aber woanders hingehen. Das ist, was ich in der Regel mache, dass ich mir da so lange, also je nachdem, was für ein Motiv es ist, so lange auch mit dem Spot suche, bis ich einen Punkt gefunden habe, an dem es ordentlich aussieht. Und die Belichtung halte ich dann einfach fest. Und so, ja. und ab jetzt weißt du, wie dieser Punkt auszusehen hat. Der soll einfach mittelhell sein. Ja. Wenn der mittelhell ist, so, das kann man üben, das zu sehen. Also muss man mal ausprobieren. Aber das mittelhelle Ding im Bild, wenn du dann mit Spot drauf misst, dann ist es prima. Mhm. Ist die Multi-Einstellung sinnvoll? Weil der guckt aufs, also beim Hasen im Schnee natürlich nicht, weil der guckt aufs ganze Bild, ne? Multi oder Matrix oder, ich vermute, das ist das Gleiche. Also bei Nikon heißt Matrix-Messung, bei Canon heißt Evaluativ-Messung. Das ist quasi die Creme de la Creme. Das ist so irgendwann in den 80ern ging das, glaube ich, los. Da haben die Kameras plötzlich Computer bekommen. Und da ist jetzt nicht nur der Belichtungsmesser, sondern hinter dem Belichtungsmesser sitzt auch noch so ein kleiner Computer. Und was macht der? Der schaut sich jetzt die Belichtung an x Punkten im Bild an. Also das kannst du dann in dem Werbematerial immer sehen. 64 Belichtungspunkte. Ja. Das heißt, die Kamera kann tatsächlich 24 oder 64 oder 126, also keine Ahnung wie viele, Punkte anschauen. Also die sieht dann so ein grobes Muster quasi, also dieser Belichtungsmesser. Und jetzt geht die Kamera los und schaut in einer Datenbank nach. Die Kamera hat also quasi eine kleine Datenbank an Bord mit je nach Kamera bis zu, ich vermute mal so um die 50.000 Belichtungssituationen. Und versucht dann quasi ein Match zu finden. Mhm. Also typischerweise Landschaftsbild, ne? Du hast unten die untere Hälfte, also Landschaftsbild mit Horizont in der Mitte. Ja, genau. Die untere Hälfte dunkel, die obere Hälfte hell. Dafür gibt es irgendwo eine Belichtungssituation in dieser Datenbank. Oder der klassische Kameradurcheinanderbringer ist ein Gegenlichtporträt. Stell dir vor, du hast jemanden, der steht im Fenster, hinter ihm ist es total hell und du willst jetzt diese Person fotografieren und die Kamera macht, ja, wird durch das helle Licht von draußen irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht und macht eine Silhouette draus. Mhm. Und diese Umrisssituation, die ist da mit Sicherheit in mehreren Variationen in dieser Datenbank drin. Also findet die Kamera die. Und was ist jetzt neben diesem Muster noch hinterlegt? Ein Korrekturwert. Was korrigiert der? Die Belichtung. Ein Belichtungskorrekturwert. Das heißt, der hat da quasi einprogrammiert, wenn ich so eine Silhouette sehe und hinten ist es schön hell und diese personenartige Silhouettenumriss ist dunkel, dann mach mal 1 bis 2 Blenden heller. Ja. Weil wahrscheinlich derjenige, der fotografiert, das so haben möchte. Das heißt, wahrscheinlich will der fotografiert, ja die Person sehen und nicht eine Silhouette. Ja. Das ist erstmal toll. Naja, ja. Das deckt wahrscheinlich 80% aller Situationen ab. Ja eben, aber im Zweifelsfall führt doch die Korrektur auf die Person dazu, dass der Hintergrund schon wieder zu hell wird. Ja, damit musst du dann leben. Das okay. ist dann bedingt im Dynamikumfang der Kamera und der Szene. Und wenn die nicht können, dann musst du halt auch mal mit einer Überbelichtung leben. Mhm. Das ist erstmal soweit gut, weil die Kamera versucht dann schon und hilft auch dem normalen Fotografen ganz gut, aber das kleine Problem daran ist, die Kamera, die weiß ja überhaupt nicht, was deine Absicht ist. Genau. Die hat ja keine Ahnung, ob du nicht vielleicht irgendwie gerade einen auf Künstler machst und diese Silhouette haben möchtest. Mir hat mal ein Analogfotograf hat mir mal gesagt, jedes Mal, wenn ich digital, also so ein alt eingesessener Knochen, also so richtig mit Großformat und so, der meinte, jedes Mal, wenn ich eine Digitalkamera in die Finger nehme, habe ich das Gefühl, dass das Bild für mich gemacht wird von einem japanischen Ingenieur. Ja, wird's ja auch. Irgendjemand hat das da ja einprogrammiert. Ich sage jetzt nicht, das muss ein Ingenieur gewesen sein, ja, aber irgendjemand hat das einprogrammiert. Und wenn man es mal ganz ins Extrem weitertreibt, dann könnte man vielleicht sogar sagen, dass dieser Geschmack, der dahinterlegt ist, weil letztendlich ist es ja ein Geschmack, der hier abgebildet wird, ja, wie international ist der oder haben wir da irgendwie, bekommen wir da eine japanische Geschmacksbildung? Nicht, dass das schlecht wäre, aber. Also bisher hat es immer ganz gut funktioniert, ne? Ja, natürlich tut's ja auch. Also ja. Die haben da viele Jahre Forschung dahinter und wir versuchen halt zu erraten, was da vom Bild ist, aber wie gesagt, weißer Hase im Schnee, ne, geht nicht, kann die Kamera nicht. Nee. Da sieht die zu viel Weiß, da gibt's so wenig Kontraste, das ist fast nicht möglich. Also wird der grau. Und ja, das Gruppenbild der Hells Angels, vielleicht ist das irgendwo abgelegt. Aber denk dran, das ist ja jetzt keine feine, also da ist jetzt keine Bilderdatenbank drin, sondern nur eine Datenbank von Mustern, die irgendwie grob matchen oder auch nicht. Und wenn die Kamera gut ist, dann macht sie noch, wenn du sie im 90 Grad drehst, irgendwie hochkant fotografierst, dann wird das Muster vielleicht durch den Lagesensor in der Datenbank auch nochmal im 90 Grad gedreht. Also es kann schon sein, dass das irgendwie so weit geht, aber generell versucht die Kamera immer so ein bisschen, ja, irgendwie ein ordentliches Bild von der Belichtung herauszukriegen. Aber das weißt du selber, es gibt einfach genug Situationen, da kann diese Sache nicht funktionieren und das siehst du oft. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass das gleiche Bild mit ganz leicht umkomponiertem Bild, wo du Kamera nur so ein bisschen drehst, plötzlich ganz anders belichtet wird. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Dass dir, also mir passiert das. Muss ich mal drauf achten. Ich fotografiere selten hochkant. Also das heißt, die Option, die zu drehen, ist gar nicht in meinem Kopf verankert. Ach so, ja. Ich finde so Hochkantfotos immer irgendwie komisch. Weil dein Bildschirm so breit ist, ne? Breiter als hoch ist. Ja, wahrscheinlich, ja. Naja, also. Stimmt, als ich Papierabzüge gemacht habe, fand ich das nicht so seltsam. Hochkantbilder sind total spannend. Aber das ist ein anderes Thema, andere Sendung. Mit einer Panoramakamera hochkant fotografieren. Ich habe mal Raketenstart so genau. Komplett. Ich habe mal ein Panoramafoto, also ein hochkant Panoramabild gesehen. Das war ein Schiff, das im Hafen festgemacht hatte und die Ankerkette hing so, ne, so Richtung Kaimauer und spielende Kinder sind an der Ankerkette hochgeklettert und du hast halt wirklich die Kaimauer, die Kette, das Schiff, den Horizont, den Himmel gehabt auf diesem Foto. Das war schon sehr spektakulär aus. Ja. Tja. Ach ja. Tja. So, jetzt haben wir diese Reflektivmessung. Ja. Und die ist fehleranfällig. Und dann gibt's, wie gesagt, diese Lichtmessung. Das heißt, dieses Belichtungsmesserteil mit diesem weißen Dom. Und was macht das? Das schaut sich jetzt tatsächlich beim Subjekt das Licht an, was auf dieses Subjekt fällt. Ja. Und wird das quasi über diesen Dom, wird das dann von allen Seiten gesammelt und integriert. Und das heißt, das Ding weiß dann tatsächlich, wie viel Licht drauf fällt. Dem ist es völlig egal, ob jetzt das Model ein weißes Hemd anhat oder eine schwarze Jacke. Das ist komplett irrelevant in dem Moment. Aber du musst natürlich zu deinem Model hingehen. Ich wollte gerade fragen, das ist auch nur direkt am Motiv möglich, ne? Ja, ist es. Ich meine, eingeschränkt geht es natürlich schon. Also wenn, sagen wir mal, wenn du einen klaren Himmel hast und die Sonne scheint und die scheint halt da hinten, wo der Berg ist, den du fotografierst, wahrscheinlich genauso wie da, wo du jetzt bist, wenn da keine Wolken sind. Also wenn du eine gleiche Lichtsituation abschätzen kannst, kannst du in der natürlich schon messen. Das geht schon. Ja, aber da brauchst du dann auch ordentlich Erfahrung für. Ne? Da brauchst du Erfahrung dafür. Aber die Kamera kann das nicht, das meinte ich. Also es gibt keine Möglichkeit, dass die Kamera irgendwie einen aktiven, eine aktive Messung am Motiv selber vornimmt. Nö. Okay. Macht die nicht. Somit so nah oder weiß der Geier, was ist da alles für. Also es geht schon. Also du kannst dir natürlich mit gewissen Sachen helfen. Weil jetzt haben wir also nochmal Schnee und Hells Angels und was wäre denn, wenn du da in dieser Szene etwas hättest, was so viel Licht reflektiert, dass es genau in der Mitte liegt? Also eine Referenz quasi. Ja gut, aber die müsstest du ja auch erstmal finden. Die müsstest du finden. Oder du platzierst sie in der Szene. Ich meine, das ist jetzt beim Schnappschussschießen, ist das natürlich keine Option, aber wenn du jetzt tatsächlich mal ein schönes Bild komponierst und sagst, ich will das jetzt super belichten. Ja. Dann kannst du eine sogenannte Graukarte verwenden. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. Das ist so eine definierte mittelgraue Karte, die reflektiert, die reflektiert 18% des auf sie fallenden Lichtes. Das ist dann entspricht dann in der Kamera den 50%. Also das ist so eine logarithmische Geschichte. Ja. Das haben wir interessanterweise früher beim Film, also bei einer Fernsehserie, bei der ich mal gearbeitet habe, gemacht. Da wurde gegraut. Das gab dann auch immer eine schöne Durchsagen, so Studio-Durchsagen. Irgendwie gab es was weiß ich, ne? So die Darsteller bitte an Drehort und so. Und dann gab es halt auch immer die Durchsage, grauen. Grauen. Das. Ja, gut. Je nachdem, wie der Setaufnahmeleiter gerade drauf war, dann halt auch mal gerne gesagt, so das Grauen. Oder? Sehr schön. Ja. Ist da, haben die das? Was ist das gemeint? Haben die das für Belichtung genommen oder für Farben? Weil in der digitalen Fotografie machst du ja auch noch diesen Weißabgleich, um die Farben schön zu bekommen. Und du kannst diese Graukarte tatsächlich für beides verwenden. Also die ist einmal Graukarte, neutral, die Graukarte, die wir verwandt haben, oder die Kollegen verwandt haben, war nicht nur grau, sondern da war auch dieser Stern, wie heißt der? Der Siemens-Stern. Siemens-Stern drauf, genau. Und noch mehr so ein paar Farbfelder und so. Noch mehr so komische Sachen, genau. Ja. Also generell, wenn du so eine sogenannte 18% Graukarte hast, kannst du die tatsächlich für Belichtungsmessung nehmen. Die drückst du dann einfach dein Model in die Hand. So, die halten das dann so unter ihr Gesicht, dass das so gleich viel Licht bekommt wie das Gesicht. Ja. Und dann machst du eine Spotmessung. Die hältst du fest und dann schmeißt das Model einfach die Karte weg. Genau, und klick. Ja. Und wenn du diese Einstellung mit dieser Referenz hast, dann hast du im Prinzip eine Lichtmessung gemacht. Ja. Weil du hast ja dann diese Reflexion von dieser mittleren Karte und wenn die dann in der Kamera auch auf die Mitte hin belichtet wird, dann passt's. Ja. Stimmt's einfach. Das ist, an sich ist es total simpel, wenn man es mal gemacht hat. Und auf die Weise kannst du auch tatsächlich, wenn du mal Bock hast, manuell belichten möchtest, kannst du deine ISO irgendwie auf irgendeinen fixen Wert stellen, kannst die Belichtungszeit auf irgendeinen fixen Wert stellen und dann spielst du an der Blende oder umgekehrt, machst die Blende fix, stellst die Belichtungszeit und machst das, während du so mit dem Spotmesser auf die Graukarte schaust und drehst dann so lange an den Rädchen, bis irgendwie das Zeigerchen von deinem Belichtungsmesser, das siehst du üblicherweise im Sucher, bis das Zeigerchen vom Belichtungsmesser in der Mitte ist. Das Zeigerchen vom Belichtungsmesser habe ich aber nicht an meinen Geräten. Du hast ein digitales Zeigerchen. Habe ich ein Zeigerchen? Ja, du hast da so eine Skala. Ich habe immer nicht alles eingeblendet. Was habe ich denn da für eine Skala? Mein Freund. Also so. Ach, da die Skala. Ja, die geht so von plus irgendwie 3 bis minus 3 oder sowas. Je nach Kamera mal ein bisschen mehr, weniger. Nee, das zeigt nur an, warte mal, plus 3 bis minus 3. Nee, die Skala sehe ich jetzt gerade nicht. Nee, ich sehe in der Skala hier nur, das ist einfach nur nochmal grafisch dargestellt, also mit einem Zeigerchen, welche Belichtungszeit, welche Blende ich eingestellt habe. Okay. Aber mehr ist da nicht. Das kannst du sicher irgendwo einschalten. Ja, wahrscheinlich. Was ist das? Weil Sinn und Zweck der Geschichte ist nämlich jetzt folgender. Diese Skala, die hilft dir. Weil jetzt gehen wir mal davon aus, die Kamera kriegt das nicht hin mit der Belichtung, weil ne, weißer Hase im Schnee, da ist einfach irgendwie alles doof und viel zu hell und keine nicht erkennbar, was es ist. Das matcht mit nichts in dieser Datenbank. Ja. Und da macht die Kamera automatisch einen Fallback auf so eine mittelbetonte Messung, so viel ich weiß. Ja, und dann weißt du jetzt aber, weil du ja ein Mensch bist mit Erfahrung, dass das Bild zu grau werden wird. Ja. Und jetzt kannst du korrigieren, sogenannte Belichtungskorrektur machen. Mhm. Also du kannst der Kamera sagen, misst du mal, mach mal dein Ding. Ich weiß, dass du einen Scheiß messen wirst. Ich weiß aber, dass du wahrscheinlich irgendwie 1 bis 2 Blendenstufen zu tief messen oder belichten wirst. Deshalb korrigiere ich jetzt mal die Belichtung auf +2. So, aus dem Bauch raus. Und plötzlich ist diese Schneeszene wieder weiß und nicht mehr grau. Mhm. So an sich eine ganz einfache Dafür Sache. Dafür ist die Belichtungskorrektur. Ah. Das ist die Belichtungskorrektur. Und ich habe mich immer gefragt, wozu brauche ich das? Und du siehst das ganz oft bei den alten analogen Kameras, also diese Leicas und was weiß ich, oder jetzt auch diese Fujis, die haben so ein Belichtungskorrektorrädchen oben an der Kamera dran, ja, wo du von +2 oder +3 bis -3 schalten kannst, so in Drittelschritten. Und es gibt einen Grund, warum das so einfach zugänglich ist bei diesen Kameras. Canon Spiegelreflexkameras, die etwas dickeren mit dem Daumenrad, haben das standardmäßig auf dem Daumenrad. Das ist standardmäßig total easy zugänglich, weil wenn ich fotografiere mit Automatik, es gibt kaum ein Bild, wo ich nicht in irgendeiner Form ein bisschen was korrigiere. Aha. Das ist eine Erfahrungssache. Du siehst, oh, da ist viel Schwarz im Bild, na, ich mache ein bisschen heller. Oh, da ist eine weiße Hauswand, die dominiert, dann gehe ich mal ein bisschen nach oben. Also mach's ein bisschen, habe ich gerade schwarz-heller gesagt? Also schwarz-dunkler machen. Also das ist tatsächlich so, das ist ein echtes Problem, das ist kontraintuitiv, weil wenn du eine helle Szene richtig belichten möchtest, ja, musst du die Belichtungskorrektur auf heller stellen. Eigentlich denkt man, ich weiß, was du meinst. Ich mach's auch grundsätzlich falsch, wenn ich dann mal da dran drehe und denke, vielleicht hilft das ja, drehe ich grundsätzlich in die falsche Richtung. Richtig, ja. weil du sagst, boah, ist das hell, ich muss dunkler machen und dann drehst du auf Minus und dann machst du aus dem grauen Schnee, machst du dunkelgrauen Schnee. Genau, ja. Das ist furchtbar. Stimmt, das passiert mir auch, also wenn ich es mal, und weil mir das nämlich ein paar Mal passiert ist, habe ich irgendwann gedacht so, nee, komm, ich lass da ganz die Finger von, ich scheine das noch nicht mal zu verstehen, habe ich ja auch nicht. Jetzt vielleicht schon. Tja. Also, Belichtung. Kamera versucht Mitte hinzubekommen, kriegt es manchmal falsch hin. Du kannst auf diese Weise korrigieren. Belichtungskorrektur. Ganz, ganz zentrales Ding. Ganz wichtig. Auch wichtig, das hinterher wieder zurückzustellen. Sonst ja, oder auch, also das kann ich mit der Fuji, kriege ich das gut hin, weil die hat halt so ein Rädchen direkt am Auslöser oben. Also gut. Für einen Daumen. Gut. Wenn die ein bisschen in meiner Tasche ein bisschen lange rumgelegen hat, ist grundsätzlich die Belichtungskorrektur verstellt. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum das grundsätzlich die Belichtungskorrektur ist, aber die trifft es dann immer. Vielleicht ist das Rädchen, was am leichtesten geht. Ja, es ist vor allen Dingen direkt an der Ecke. Genau, das hat so Außenpräsenz. Genau, das steht über. Gut. Ja, also das ist die Belichtungskompensation oder Korrektur. Jetzt nochmal ganz kurz wo bringen wir das? Bringen wir jetzt unter, ist egal. Also eine kleine Technicality. Diese Blendenstufen, also wir reden ja immer von Blendenstufen und jetzt gibt's ja diese Blendenreihe, ne, mit diesen komischen Zahlen. Ja. So F2, 2,8, 2,4, 2,8, 3,4, 4, 4,8, 5, 6 und so weiter. Das wäre jetzt eine halbe Blendenstufenreihe. Es gibt die ganze Blendenstufen und dann gibt es noch Drittel und irgendwann wird man zum Hirsch, weil da steigt ja keiner mehr durch. Deine Kamera ist, wenn du sie auspackst, frisch einschaltest, in der Regel auf Drittelblendenstufen eingestellt. Und üblicherweise ist es so, wenn du an dem Rädchen drehst, also ich sage jetzt mal vom Spiegelreflex her, an so einem Zeigefingerrädchen, um dann irgendwie die Blenden zu verstellen, dann ist ein Klick an diesem Rädchen eine Drittelblendenstufe. Mhm. Das heißt, wenn du eine ganze Blendenstufe verstellen willst, dann ist das immer 3 Klicks. Und das Gleiche ist bei der... Meine Fuji hat, die hat halt einen Blendenring. Die hat einen Blendenring, da kannst du es dir dann einfach optisch anschauen. Genau. Aber selbst die müsste eigentlich zwischen den ganzen Rasten noch kleine Rasten haben. Nee, hat sie nicht. Hat sie tatsächlich nicht. hat ganze Rasten. Die hat nur ganze Rasten, ja. Oh, okay. Ganze Rasten, die Zahlen, die draufstehen, sind aber dann auch ganze Blendenstufenzahlen. Also nicht, richtig, dass da dann. Da stehen nur 16, 11. Gut, 8. Das sind die ganzen Blendenstufen. Ja. Okay. Ja, das ist okay. Okay. Aber für alle, die so mit Spiegelreflexen unterwegs sind, Drittel, und zwar in der Regel bei allen drei Belichtungsparametern, also Zeit, Blende und ISO. Mhm. Das heißt, wollt ihr tatsächlich mal manuell spielen, könnt ihr in der Belichtungszeit, um eine Blendenstufe zu verstellen, könnt ihr an allen drei Parametern einen Klick machen. In die richtige Richtung, ja. Ne? Genau. Also man kann es mischen. Außer bei der bei dir dann, ne? Genau, außer bei mir bei der Belichtungskorrektur. Das ist ja immer was Besonderes. Genau, ich krieg's mal wieder nicht gewählt. So, also das wollte ich nur kurz unterbringen, weil das ist tatsächlich so ein Ding. Das andere kurze technische, was ich noch unterbringen wollte, ist, der Spot bei der Spotmessung, der variiert in der Größe je nach Kamera. Mhm. Das heißt, da einfach mal in das Manual schauen. Und das kann größer oder kleiner sein. Nicht, dass man da plötzlich sagt, boah, ich messe jetzt mal hier auf ganz da hinten irgendwas Kleines und dann misst er dann irgendwie drumherum noch ganz viel mit. Ich habe an meiner Fuji einen Knopf. Der heißt ND-Filter. Das hat doch auch was mit der Belichtung zu tun, oder? Ja, der ND-Filter, du hast einen physischen ND-Filter. Das ist ein, also was ist ein ND-Filter? Genau, was ist das überhaupt? Und ja. ND steht für neutrale Dichte. Mhm. Neutrale Dichte heißt nichts anderes als neutral grau, nimmt Licht weg, aber lässt die Farben in Ruhe. Das heißt, es ist eine Sonnenbrille. Das ist doch super. Dann da ist eine kleine Sonnenbrille eingebaut, aber warum? Na, weil wenn es zu hell ist, also wenn es so hell ist, dass die 16er Blende nicht mehr reicht, aus welchen Gründen auch immer, kann ich die damit nochmal abschatten. Richtig. Also bei ganz knalligen, hellen Tagen, da ist die Kamera dann überfordert. Oder du hast dann ganz typischerweise kurze Belichtungszeiten und winzige Blenden und alles ist immer super scharf und du kriegst irgendwie so wenig Schärfen. Haben wir letztes Mal gemacht, ne? Wenig Schärfen, tiefe, weit offene Blende. Mhm. Die kriegst dann plötzlich nicht mehr hin. Willst du aber vielleicht machen. Und jetzt kannst du einfach in diesen Lichtpfad die Sonnenbrille reinmachen, also den ND-Filter, und dann wird der Licht weggenommen und plötzlich kannst du mit einer weiter offenen Blende arbeiten. Mhm, oder du kannst vielleicht ein bisschen länger belichten, um den Springbrunnen etwas zu verwischen. Dafür ist er da. Es ist übrigens ganz selten, dass Kameras, also Fotokameras, den haben. Videokameras, so Profi-Videokameras, haben das in der Regel immer, so einen ND-Filter eingebaut. Sogar mehrere Stufen, also mit, dass dann irgendwie zwei, drei verschiedene Dinger da reinklappen kannst. Das macht, also meine Fuji wird immer besser. Je mehr du mir übers Fotografieren erzählst, desto besser wird die Fuji. Das ist echt enorm. Und ich war schon völlig begeistert von dem Ding. Also der ND-Filter ist tatsächlich cool, weil jetzt kannst du plötzlich bei Sonne noch irgendwie Porträts mit unscharfem Hintergrund hinkriegen. Ja. Und so. Ja, super. Nicht vergessen, den dann wieder rauszunehmen, wenn du drinnen fotografierst, weil da brauchst du dann alles Licht. Ja. Was du kriegen kannst. Du hattest außerdem gesagt, es gäbe Belichtungsregeln, die du noch nennen wolltest. Oh ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ach so, okay. Du klangst gerade so, als wärst du schon durch. Nein. Ich wollte nur so einen kleinen Einschub machen, damit das mal vom Tisch ist, weil. Ah, verstehe. Jetzt wird's ja ganz. Jetzt kommt noch viel interessanter. Jetzt reden wir nämlich mal kurz über das Histogramm. Das ist auch so ein Ding. Hat auch mit Belichtung zu tun. Ach. Das Histogramm ist total simpel, es ist hypersimpel, du wirst gleich lachen, wie einfach das Ding ist. Das Histogramm ist einfach nur eine statistische Repräsentation der Helligkeiten in deinem Bild. Du hast eine X-Achse. Ja. Und du hast eine Y-Achse. Ja. Die X-Achse geht von links nach rechts, von schwarz bis weiß. Das ist dein Kontrastumfang. Ah. Die Y-Achse, also die senkrecht drauf steht, zeigt dir im Prinzip nur an, wie viele Pixel der entsprechenden Helligkeit in deinem Bild sind. Aber was habe ich davon? Also wie lese ich das Ding spontan so, dass ich mein Bild damit besser kriege? Also du kannst natürlich bei deiner Kamera, das kannst du dir sogar einspiegeln lassen in den Sucher, kannst du so ein Live-Histogramm einspiegeln lassen. Mhm. So, und wenn du jetzt weißt, wie das Histogramm aussehen muss, damit eine entsprechende Szene richtig aussieht hinterher von der Belichtung, dann kannst du das so hintrimmen. Stell dir jetzt mal vor, du hast den weißen Hasen im Schnee. Ja. Das Histogramm in der Mitte, genau die Mitte des Histogramms, das ist da, wo die Graukarte sitzt. Das ist das, wo die Kamera hinbelichten möchte. Ah, das heißt, wenn ich es jetzt hinkriege, über das Histogramm alles in die Mitte zu rücken, dann hast du alles grau. Ach so, ich dachte, dann hätte ich das Bild gut. Fuck. Nö. Wo? Wieder nicht. Das ja, mit dem ist, Denken also, ist auch nicht so meins. Das muss man. Histogramm links, links dunkel, rechts hell. Ja. So, das heißt, wenn du einen weißen Hasen im Schnee hättest, vor dir hast, wo würde denn dann der größte Anteil an Helligkeit in diesem Bild sitzen auf dem Histogramm? Nochmal, rechts dunkel, links hell. Nee, rechts hell, rechts dunkel. Links dunkel, rechts hell. Der größte Anteil in dem Histogramm, der würde halt rechts sitzen. Richtig, da hast du rechts so einen Berg, der wenn du die Automatik es machen lässt, dann liegt der in der Mitte beim fertigen Bild. Und wenn du jetzt sagst, nee, ich mache jetzt eine Tonwerkkorrektur, weil in der Mitte, da gehört der nicht hin, der gehört nach rechts, dann weißt du jetzt, wenn das Histogramm bei einer Schneelandschaft rechtslastig ist, dann bist du wahrscheinlich einigermaßen gut mit der Belichtung. Mhm. Das gleiche mit den Hells Angels. Schwarze Lederjacken. Die sitzen jetzt im Histogramm vermutlich eher links. Ja. Das heißt, du hast plötzlich auf der linken Seite einen Berg. Das heißt nicht, dass da rechts nichts mehr ist, ne? Wenn die helle, wenn die weiße Gesichter haben, ne? Pantomimen, Hells Angels, ne? So Gesicht weiß angemalt, dann hast du natürlich rechts auch noch ein bisschen was. Aber der Großteil des Bildes ist schwarz. Wenn das Histogramm links abgeschnitten wird, also wenn es tatsächlich links anstößt, dann hast du Unterbelichtung. Wenn es rechts anstößt, dann hast du Überbelichtung. Ich muss mir das in der Kamera angucken, parallel dazu. Warte mal, mach das mal. Ich guck gerade, wie man das einschaltet. Ich weiß leider nicht, wie ich das einschalte hier. Das kann ich dir leider auch nicht sagen bei der Kamera. Ach, verdammt. Ausgerechnet jetzt. Nee, funktioniert nicht. Muss ich nachher nochmal in Ruhe machen. Mach das in Ruhe. Das kann ich jetzt nur zur Kenntnis nehmen, was du mir sagst. Kannst du nochmal zurückspulen. Also, aber stell dir vor, du hast da so eine Berg- und Tallandschaft und die wird jetzt einfach rechts abgeschnitten. Ja. Das heißt, da sind Tonwerte, die rechts einfach nicht mehr draufpassen. Das ist Überbelichtung. Die aber eigentlich hätten drauf sein müssen, ja. Hm? Wenn du das so willst. Hättest du drauf sein haben. Ja, ich will das immer so. Wir gehen davon aus, dass ich Standardfotograf bin. Also gehen wir davon aus, du willst das alles in dieses Histogramm irgendwie reinpacken. Mhm. Ja, und das Gleiche eben, wenn es links abgeschnitten ist, Unterbelichtung. Wenn du jetzt ein Foto machen würdest von einer Graukarte, bildfüllend Graukarte, nur so ein graues Ding, wie würde dann da das Histogramm aussehen? Ja, dann wäre es alles in der Mitte. Das heißt, aber wenn alles in der Mitte ist, also nichts rechts, nichts links, sondern du hast in der Mitte einfach so einen Peak. Dann hast du null Kontrast. Hast du du hast keinen Kontrastumfang. Kein Kontrastumfang, okay. Also die Graukarte ist fast überall gleich, ne? Mhm. Vielleicht ein bisschen, also du hast irgendwie so einen Hügel in der Mitte, so einen schmalen. Ist klar, oder? Ja, klar, ja. Oh, okay. So, jetzt hast du, nimm mal einen Grauverlauf. Fotografier mal so eine, kennst du vielleicht noch, ne, aus der Dunkelkammer so Grauverlauf. Nee, Dunkelkammer war nicht meins. Hast du nicht gemacht? Nee, egal. Ich bin Fotolabor. Aber stell dir so ein Bild vor mit einem Grauverlauf, ne, fängt bei Schwarz an, geht nach Weiß und hat halt so einen sanften Übergang von Schwarz nach Weiß. Ja. Machst du davon ein Foto? Wieder bildfüllend. Wie würde das Histogramm aussehen? Wahrscheinlich auch alles in der Mitte. Wieso? Du hast doch schwarz, hast doch weiß, hast doch Kontrast. Nee, es wäre komplett über die X-Achse verteilt, aber auf der Y-Achse vermutlich hätte es nur sehr wenig Gedöns, was auch immer es für ein Gedöns ist. Also du hast recht, es ist dann quasi eine horizontale Linie. Ja. Die Höhe, das ist übrigens völlig, da machen alle Kamera, wie sie wollen. Okay. Die passen das irgendwie dynamisch an. Also die Höhe ist nur so, das ist ein Anhaltspunkt, das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich zum Abzählen, sondern das ist einfach, wenn es nicht mehr drauf passt, weil zu viel dunkel ist, dann wird das alles irgendwie ein bisschen von der Skala geändert. Ich habe jetzt mal ein Foto, ich hänge jetzt gerade nur in iPhoto, ich habe jetzt mal ein Foto geladen, weil da kann ich am Histogramm rumspielen in den Einstellungen. So, wenn ich den Schwarzpunkt, also ich kann den Schwarzpunkt verschieben. Ja, damit sagst du quasi dem Bild, wo schwarz liegen soll und damit verringerst du den Kontrastumfang des Bildes. Mhm. Aber so richtig, was das Histogramm damit macht, also ich habe halt einen roten, einen grünen und einen blauen Kanal. Also wenn du jetzt einfach mal an der Belichtung, an der Helligkeit von dem Bild ziehst, dann wirst du sehen, dass dieser ganze Hügel sich da bewegt. Ja, und dann siehst du manchmal eben noch. Ich muss an der Belichtung ziehen. Ja, jetzt ergibt es einen Sinn. Dann gleitet das so von links nach rechts und von rechts nach links. Genau, das heißt also, wenn ich jetzt die Belichtung ganz runtergenommen habe, ist jetzt links alles voll, rechts alles leer. Und das heißt einfach nur, es ist dunkel. Es ist viel dunkel im Bild und wenig hell. Mach's mal wieder zurück auf die Mitte. Genau. Und jetzt, was passiert denn mit dem Histogramm, wenn du einen Kontrastregler ziehst? Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich nehme mal den Kontrast ganz raus. Ah, es schiebt sich zusammen. Es wird schmaler. Oder aber es dehnt sich aus. Ja, es wird schmaler oder es wird enger. Ja. Also je breiter das Histogramm von deinem Bild ist, desto mehr Kontrast hast du im Bild. Ja. Das heißt, ein typisches Regentagbild hat irgendwo so einen Hügel in der Mitte, so eine gaussische Glocke irgendwie, ja. Und stößt weder rechts noch links an. Und so ein knalliges Sonnentagsfoto, das stößt gerne mal oft sehr wohl rechts und links an. Mhm. Und zwar so, dass kaum Mitteltöne drin sind. Mhm. Und dann hast du so eine inverse Glocke, dann hast du so eine Badewanne. Das Histogramm benutze ich also, um oft ist es ja so, du guckst irgendwie und denkst, das gibt ein fieses Foto. Und im Histogramm kann ich das aber doch dann, wenn ich das einmal begriffen habe, einigermaßen sauber justieren. Genau. Wenn du und zwar im einfachsten Fall nur über die Belichtungskorrektur. Wenn du nicht manuell arbeiten willst, kannst du auch mit Automatik arbeiten und kannst dann einfach sagen, das ist hier ein super tolles Bild von einer Kohlenmine, aber das Histogramm, das Live-Histogramm sagt mir, das will in die Mitte belichten, da gehört's nicht hin. Ich weiß es vom Kopf her, es muss weiter links sitzen, also gehe ich und korrigiere das jetzt nach unten. Mhm. An sich ganz leicht. An sich ganz leicht, sehr schön. Und wenn du das mal so ein bisschen probiert hast, dann hast du das relativ schnell in den Knochen. Vorsicht, nicht zu weit nach links und zu weit nach rechts. Es gibt so einen Bereich, jetzt mal ausgehend von dieser Mitte, da wo die Kamera am meisten Detail kann, es gibt so einen Bereich, in dem ganz viel Detail abgebildet werden kann, in dem alles noch gut aussieht. Mhm. Und also viel Zeichnung abgebildet werden kann. Und da, der ist relativ klein, dieser Bereich. Mhm. Wenn du mal ausgehst von, ich habe dir vorhin gesagt, so eine Kamera hat so einen Dynamikumfang von irgendwie 12 bis 14 Blendenstufen. Realistisch, das, was tatsächlich dem Bild hilft und zum Bild beiträgt, da reden wir eher so von 8 Blendenstufen. Das ist relativ normal. Das heißt, du hast irgendwie so plus minus 4 von der Mitte aus. Aha. Und das kannst du auf dem Histogramm, wobei die sind nicht wirklich linear, aber das kannst du so ungefähr abschätzen. Diesen Bereich, den du da siehst, der ist ungefähr plus minus 4 von der Mitte aus. Mhm. So, wo liegt denn, rate einfach mal, wo liegt denn weiß mit Zeichnung? Also ein weißes Blatt Papier mit noch ein bisschen Detail drauf. Na, rechts von der Mitte. Rechts von der Mitte ist schon mal richtig. Ja. Wo fühlt sich's denn am wohlsten? Wo sieht's denn schön weiß aus und ist tatsächlich noch noch gut in dem Bereich drin? Kurz bevor es rechts rausfällt. Nein. Das ist nämlich genau der Trugschluss. Wenn du es zu weit nach rechts ziehst, was passiert? Du hast so einen Bereich von plus minus. Stimmt, die Zeichnung wird nicht mehr erkennbar, weil es zu stark überbelichtet ist. Die Zeichnung wird immer weniger, je näher du an diesen Rand kommst. Ja. Das ist das Problem. Das ist nämlich tatsächlich nicht wirklich linear mit dieser Zeichnung, sondern die wird einfach immer weniger, weniger, weniger und irgendwann ist weg. Die Kameras, die digitalen Kameras heute, die versuchen das irgendwie so ein bisschen nachzubilden, wie das mit dem Film war, weil das fühlt sich gut an, wenn man es anschaut. Und dann wird tatsächlich die Zeichnung immer weniger und irgendwann, also das reißt nicht hart ab. Früher gab es da so harte Abrisskanten, die haben dann so Überbelichtungen im Bild, haben hässlich ausgesehen, die sehen heute eigentlich ganz gut aus. So, und jetzt hast du so einen Bereich von Mitte bis plus 4. Mhm. Und weiß mit Zeichnung, der Schnee oder der Hase im Schnee, das Papier, fühlt sich tatsächlich so im Bereich von ungefähr plus 2 bis plus 2,5 gut. Von der Mitte aus. Mhm. Also so ungefähr auf der Hälfte. Ungefähr auf der Hälfte, genau. Also so bloß circa, idealerweise nicht weiter als auf die Hälfte verteilen. Ja, du kannst also schon noch ein bisschen, so Schnee darf ruhig noch ein bisschen heller sein, aber du wirst dann sehen, es gibt relativ schnell Verlust von Detail und das sieht dann halt irgendwie blöd aus. Und nach unten ist es genauso. Eine schwarze Lederjacke, die fühlt sich irgendwo im Bereich von minus 2 bis minus 2,5 sehr, sehr wohl. Da sieht die gut aus, da funktioniert die, da sieht die schwarz aus, aber du siehst noch Zeichnung, du siehst noch die Falten, du siehst noch alles, was du sehen musst. Wenn du weiter runter gehst, säufst du irgendwann weg. Mhm. Also weiß ist nicht wirklich so Rechtsanschlag und gut. Okay. Nee, überhaupt nicht, sondern. Ja doch, das ist dann weiß, aber es ist halt komplett weiß. Es ist komplett weiß und ganz weiß. Die Zeichnung, die braucht tatsächlich noch so einen gewissen Bereich, in dem sie sich bewegen kann, Und der ist so bei, na, ich sag mal so Daumenwert immer plus minus zwei und dann ist das ganz gut. Also versuch mal das nächste Mal irgendwo, tatsächlich mach das nachher mal, geh irgendwo hin, finde irgendeine weiße Oberfläche oder nimm tatsächlich ein weißes Blatt Papier, mach das mal bildfüllend und schau dir mal das Live-Histogramm an und dann dreh mal an der Belichtungskorrektur, bis das ungefähr auf der Hälfte, also das, da wirst du dann so eine Art Peak sehen, ja. Bis der dann ungefähr auf der Hälfte zwischen Mitte und Rechtskante liegt und mach davon ein Foto und du wirst sehen, das kommt so ungefähr. Das passt. Ich bin gespannt. Ja. Und jetzt noch kurz zu dem Thema Regeln. Ja! Es endlich regelt. Regeln. Endlich Regeln, ne? So, ne? Ordnung Pille. Muss sein. Die Tablette, die genau. Macht alles gut. Genau. Ja, nee, also es gibt tatsächlich so ein paar Regeln. Weißt du, Fotografie ist ja älter als der Belichtungsmesser. Also ja. Belichtung messen konnte man irgendwie lange nicht und musste dann nach irgendwelchen Faustregeln gehen. Und das Filmmaterial war früher ja auch nie irgendwie so zuverlässig. Ich rede jetzt von tatsächlich Frühzeit der Fotografie. Mhm. Irgendwann mal wurde es dann standardisiert und dann kam auch Belichtungsmesser, aber das waren erstmal Handbelichtungsmesser und dann, wie auch immer. Also auf jeden Fall gab es eine Zeit, da gab es keine Belichtungsmesser oder nur die Kamera hatte halt keinen, weil das wäre sonst zu teuer geworden. Mhm. Und es gibt tatsächlich so ein paar Regeln, mit denen du dir da ganz gut aushelfen kannst, wenn du mal kein Belichtungsmesser hast. Und da kannst du tatsächlich, je nach Lichtsituation, manuell belichten, einstellen, keinen Testschuss machen und der erste Schuss sitzt. Na, das hast du ja wirklich, wenn du zu den Leuten gehörst, die vielleicht auch mal noch, also ist ja gerade modern, ne, so mit Lomos rumrennen oder sich so günstige Rollfilmkameras auch zu kaufen. Da hast du halt kein Belichtungsmesser, aber du kannst Blenden einstellen, zumindest so rudimentär. Kannst du, musst du da aber oft auch nicht, weil wenn du mit Farbnegativfilm arbeitest, der ist dermaßen gutmütig, den kannst du fast nicht falsch belichten. Ach echt? Ja. Ah, ja. Also da bist du tatsächlich so mit plus minus ein bis zwei Blendenstufen und das passt trotzdem noch. Mhm. Also das ist echt handlich, das Material. Aber Diafilm ist übrigens ganz im Gegenteil dazu, hat Diafilm wenig Kontrastumfang und ist also da, deshalb bildet er die Kontraste immer sehr hoch ab. Mhm. Also ein Diafilm ist fast wie so eine Digitalkamera. So ein Farbnegativfilm, der hat deutliche Reserven noch. Gut, also die Regel, von der ich rede, die heißt die Sunny 16. Mhm. Und funktioniert relativ einfach. Ja. Du stellst die Belichtungszeit auf das Inverse der ISO. Also wenn du ISO 100 hast, dann stellst du die Belichtungszeit auf ein Hundertstel. Wenn du ISO 400 hast, stellst du auf ein Vierhundertstel. Ja. Das ist erstmal total simpel. Und 16 heißt bei Sonne Blende 16. Ich dachte 8, verdammt. Ja, Moment. Okay. Also Blende 16. Also bei Sonne, dieser inverse Blenden-ISO-Wert, das gleicht sich aus von der Belichtung. Das haben wir vorhin gelernt. Du machst einfach die ISO doppelt so hoch und dadurch wird die Belichtungszeit doppelt so schnell oder halb so lang. Ja. Und damit kannst du auch, was weiß ich, Tausendstel mit ISO 1000 fotografieren oder ein Hundertstel mit ISO 100. Das ist von der Belichtung her identisch. Mhm. Und die Blende 16 bei dieser Einstellung gibt dir bei praller Sonne ein ordentlich belichtetes Bild. Punkt. Mehr musst du nicht wissen. Reicht schon. Und von da aus kannst du dann abstrahieren. Weil und von da aus abstrahierst du. Ein bisschen Overcast, also klein bisschen Wolken am Himmel. Also wenn der Schatten, man kann es oft am Schatten festmachen. Also bei praller Sonne hast du einen harten Schatten. Du wirfst einen harten Schatten, Blende 16. Wenn der Schatten um die Ränder schon so ein bisschen weich wird, dann hast du also slightly overcast, Blende 11. Also das eine Blende weiter aufmachen. Wenn der Schatten langsam verschwindet, also nicht mehr so wirklich deutlich sichtbar ist, also dann hast du einen Overcast, Blende 8, noch eins weiter auf. Und so weiter. Einfach mal Sunny 16 in Google reingeben, da kriegst du sofort irgendwie Wikipedia-Seiten dazu. Ja, super. So, und Moment, das gilt aber jetzt für meine Digitale oder gilt das genauso für meine Analoge? Das gilt für alle. Obwohl meine Analoge hat eh ein Belichtungsmesser. Ja, dann. Ja. Kommt drauf an, wie alt der ist. Belichtung messen ist ja auch so eine Sache, ne? Im Analogen. Licht besteht ja aus mehreren, aus einem Spektrum. Ne? Und du hast ja in deinem Histogramm, das hast du ja vorhin auch gesehen, hast du ja mehrere Farben. Du hast ein rotes, ein grünes und ein blaues Histogramm für die Farbkanäle. Gibt es einzelne Histogramme. Mhm. Und der Belichtungsmesser, der muss natürlich das irgendwie, muss ja auch ein bisschen wissen, was da von den Farben her reinkommt. Früher gab es zum Beispiel, also vor den 50er Jahren, vor den 1950er Jahren, gab es zum Beispiel Schwarz-Weiß-Film, der hat einfach von der Bauart bedingt sozusagen kein rotes Licht gesehen. Wie kein? Das war einfach früher so. Da das war rotes, halt weg. Rot wurde schwarz abgebildet. Ah ja. Ja. Also Film noir, ne? Rote Lippen, schwarz. So. Ja, Geschichten. Stimmt, ja. Kennt man so. Mhm. Und das Ding daran ist natürlich, wenn jetzt du einen Belichtungsmesser nimmst, mit so einem Film, du kannst heute noch kaufen, nennt sich orthochromatischer Film, und du hast einen Belichtungsmesser, der alle Farben sieht, weil das heute halt so ist. Ja. Ne? Die Filme heute sehen alle Farben und die Digitalkamera sowieso, und ist das ein Belichtungsmesser, der sieht alle Farben. Der orthochromatische Film sieht aber rot nicht. Mhm. Du misst also quasi rot mit, obwohl der Film es gar nicht braucht. Und du vermisst dich dann. Ja. Also so ein typisches Problem, was dann früher aufgetreten ist. Anderes Problem in der Belichtung, was auch mit den Farbkanälen zusammenhängt. Hast du, wenn in der Kamera, wenn du da dein Live-Histogramm anmachst, ich weiß gerade nicht, wo ich es anmache. Egal. Schau mal nach, weil standardmäßig aus der Packung hat die Kamera das so eingestellt, dass du einen Durchschnitt aus den drei Farbkanälen siehst. Du Aha. siehst also nur so einen weißen Hügel für dein Histogramm. Ja. Aber darunter verstecken sich drei Farbkanäle und jeder Farbkanal kann eine andere Belichtung haben. Stell dir vor, was passiert wohl mit den Histogrammen, mit den einzelnen Farbhistogrammen, wenn du jetzt eine rote Rose mit einem Makroobjektiv so Bildhüllen fotografierst. Rate mal, welcher der drei Farbkanäle da am meisten zu tun hat. Na, der rote. Ja, weil die Rose ja rot ist. Genau. Ja. Das heißt, Blau und Grün haben nicht wirklich viel Arbeit. Mhm. Das heißt, wenn du dir das RGB-Histogramm anschaust, dann siehst du tatsächlich dann den roten Hügel ziemlich weit rechts und den blauen und grünen Hügel irgendwo ziemlich weit links. Mhm. So werden Farben gemacht. Was dabei aber passieren kann, ist, dass ein Farbkanal, in diesem Fall der rote Farbkanal, überbelichtet wird. Aber die anderen beiden nicht. Und das Durchschnittshistogramm aus diesen drei Farbkanälen sieht perfekt mittig aus. Ja. Und das ist ein Problem, weil was passiert, wenn du einen Farbkanal überbelichtest? Das Bild kriegt einen Farbstich. Nein, das Bild kriegt keinen Farbstich, sondern das Detail in diesem Farbkanal geht verloren. Das ist wie wenn du überbelichtest. Du musst damit aufhören, mir solche Fragen zu stellen. Ich beantworte sie immer falsch. Also doch. Mach ich ab jetzt. Ist okay. Gut. Nee, es ist tatsächlich so. Der rote Farbkanal wird überbelichtet. Ja. Und damit geht Detail verloren, weil Überbelichtung heißt kein Detail mehr. Ja. Das heißt, du hast eine rote Farbfläche, da wo eigentlich die schöne Zeichnung in den Rosenblättern sein sollte. Mhm. Das ist doof. Das sieht nicht schön aus. Also immer so ein bisschen, also wer es einschalten kann, einfach mal einschalten, das Histogramm von normal auf RGB umschalten. Ja. Und plötzlich hat man so einen Überblick und sieht, oha, das grüne Gras ist überbelichtet, der Rest nicht, und vielleicht sollte ich dann einfach ein bisschen die Belichtung nach unten korrigieren, dass da noch Detail in diesem Gras bleibt. Da muss ich echt mal gucken. Also ich habe Live-Histogramm, wie gesagt, eingeschaltet, gedacht, mach wieder weg. Es ist einer der besten Helfer. Ah. Was ich typischerweise tue, also du kennst das, ne? So Fotografen machen Klick und dann schauen sie kurz aufs Display, machen Klick, schauen kurz aufs Display, genau. Also dieses Rumchimpen, ne? Immer wieder gucken. Ja, das ist das, was wir Amateure auch machen, aber wir gucken halt, sieht das Bild schön aus? Ja, und genau das tue ich nicht, sondern ich weiß ja, in dem Moment habe ich es komponiert und das ist gut, und ich habe das so eingestellt, dass ich das Bild auch tatsächlich nur ganz klein auf dem Review nachher habe. Mhm. Aber ich schaue mir das Histogramm an. Ich schaue mir an, ob ich es ordentlich belichtet habe. Das muss ich mal ausprobieren. Das ist es, ja. Bei meiner Spiegelreflex ist das, ne, ich sehe das vorher nicht, das Histogramm. Das heißt, es ist tatsächlich ein Hinterher-Histogramm. Aber bei so einem Live-Histogramm kannst du natürlich vorher auch schon abfangen. Meine alte Analoge ist übrigens eine Minox 35 GTE. Cool. Ne? Cool. Kriegst du mittlerweile auf eBay hinterhergeworfen, die Dinger. Ja. Und das ist eine richtig gute Kamera. Ich weiß. Tja. So, und jetzt ganz zum Schluss noch eine Regel und dann noch was Interessantes. Okay, ich versuche zu verhindern, dass ich einschlafe. Nein, du wirst nicht. Bevor einfach. Es interessant wird. Nein, man muss ja teasen, nicht wahr, ne? Ja. Das wisst doch ihr Rundfunkler, wisst doch, dass man teasen muss. Na, ich bin ja ein großer Feind. Weil die Leute sonst während der Werbung wegschalten. Ich bin ein großer Feind des Teasers. Also ich bin ein großer Feind des Teasers in den Medien, wenn der Teaser nur dazu dient, die Leute dran zu halten. Ja, natürlich. Das ist halt katastrophal. Also ich finde es wichtig zu sagen, so in 20 Minuten haben wir übrigens den Chris Marquardt dran, der erzählt euch, wie das mit dem Fotografieren geht. Aber so wird ja in der Regel nicht geteased. Ne? Nee, das wird, sondern das wird der Rundfunk teased ja in der Regel so, dass in 20 Minuten sagen wir euch, wie ihr ein Auto gewinnen könnt. Und, dann wird ja halt in den 20 Minuten gesagt, wie du in 20 Minuten ein Auto gewinnen kannst. Nicht nur das, sondern sie verwenden dann so Worte wie jetzt. Genau, jetzt und exklusiv. Das und ist jetzt so, heißt in 10 Minuten nach dem Werbeblock. Genau. Ja, ja. Ich finde, also ich bin kein Freund von Jingles und ich bin kein Freund von Teasing. Und das Allerschlimmste, was der Hörfunk sich hat jemals einfallen lassen, ist das sogenannte Hook-Teasing. Was Hooks, ist das denn? Hooks, also Hooks, die Hookline ist eine sehr prägnante Stelle aus einem Lied, also meistens der Refrain. Ne? Mhm. Und was Sender gerne machen, und ich finde das katastrophal, ist, und in der nächsten halben Stunde hört ihr erste Hookline, 10 Sekunden lang oder 5 Sekunden lang. Und hier das neue von, weiß ich nicht, Adele. Hook, dann kommt wieder die Hookline ein paar Sekunden. Und die Simple Minds und wieder ein bisschen Hookline. Aber erst Info oder wie auch immer sie es nennen. Und dann kommt erstmal Werbung, dann kommt Verkehr, dann kommt Wetter, dann kommen vielleicht ein paar Nachrichten, die am besten Boulevardesque sind. Und dann kommen die Lieder. Und ich finde dieses Hook-Teasing total zum Kotzen, weil nämlich jedes Mal, wenn mir jemand sagt, also wenn, ne, da läuft die Hookline meines Lieblingsliedes und mir sagt jemand, das hörst du aber nicht jetzt, sondern du musst hier diesen ganzen Scheiß dir anhören, bevor du dein Lieblingslied hören darfst, schalte ich um. Also, das ist wie Droge, ne? Anteasern. Das ist eine Frechheit, ist das. Aber anscheinend funktioniert's, oder zumindest bilden sich die Radiomacher, die dieses Mittel verwenden, ein, dass es funktioniert. Zurück zur Fotografie, sonst rege ich mich wieder auf. Zweite Regel, ne? Bitte. Die Looney 8. Looney 8, auch schön. Genau, wenn du Mond fotografieren willst. Ja. Da ist ja, da hast du genannt, das ist dieses typische Problem. Du hast eine riesengroße schwarze Fläche und da eine kleine Lichtquelle. Und was macht die Kamera? Die reißt auf und du hast da irgendwie völlige Überbelichtung. Wenn du jetzt mal eine lange, lange Optik hast, irgendwie, was weiß ich, 500 Millimeter, 1000 Millimeter, keine Ahnung, kann man sich mal ausleihen oder so. Dann kriegst du den auch tatsächlich ordentlich abgebildet. Und zwar so und mit den vielen Pixeln heute sowieso, kannst du dann noch croppen hinterher. Aber wenn du den ordentlich belichtest, dann siehst du da die Krater und den ganzen Scheiß. Ja, genau. Und zwar richtig gut. Also und nicht bei Vollmond, sondern nimm den Halbmond, wenn es nicht von der Seite kommt. Diesen Übergang hast du, ne? Diesen Übergang unglaublich tolle Krater und Sachen. Und das kann jeder eigentlich machen. Reinzoomen, was geht, Blende ein bisschen zumachen und dann eben, ne, das ist zwar Nacht, aber man muss da nicht lange belichten, weil der Mond, der wird ja fett angestrahlt von der Sonne. Ja. Und ist im Prinzip so eine, ja, fast wie eine Graukarte, eine Hellgraukarte und wirft schon eine Menge Licht wieder zurück. Jetzt ist das aber nicht ganz so hell wie die Sonne. Klar, da geht was verloren, weil die Oberfläche halt eben nicht weiß ist. Mhm. So, und das funktioniert tatsächlich so bei Blende 8 bis 11 mit den gleichen Sunny 16-Geschichten. ISO 100, ein Hundertstel, Blende 8, Klick, du hast einen gut belichteten Mond. Nee. Doch. Geil. Probier das mal. Mach heute Nacht. Der Mond ist jetzt im Moment, kommt der Mond erst nach Mitternacht. Ah, Mist. Das heißt, nur ein bisschen warten, wobei jetzt gerade der Halbmond ist. Also jetzt hat er gerade so 50% ungefähr Helligkeit. Das Schlimme ist, also zumindest der Tag heute war so wolkenfrei, dass es sehr gut sein kann, dass man den Mond schön sehen würde heute Nacht. Wahrscheinlich. Aber stell dir doch weg auf 2. Nee, schaffe ich nicht. Ich muss morgen früh raus. Na, vielleicht machen sie ja ein paar und stellen mal irgendwie Bilder in die Kommentare oder so. Ja, kann stimmt. Man das bei dir? Bilder in die Kommentare? Ich weiß gar nicht. Bild. Ja, Links zu Bildern sind immer besser. Sonst liegt das bei mir im Server rum. Ja. So, und jetzt noch das, ich meine, das war jetzt super interessant, aber jetzt kommt das richtig Interessante, was ich vorhin angeteased habe. Nee, du kennst das, wenn du RAW fotografierst und dann in Lightroom eine Überbelichtung hast und dann ziehst du an diesem Helligkeitenregler oder einem Highlightsregler, Lichterregler heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Und dann kannst du plötzlich aus diesem überbelichteten, was weiß ich, Wolken, kannst du plötzlich wieder Detail rauskitzeln. Da ist noch was. Ja. Hast du das mal gemacht? Nee. Das ist mit RAW, da hast du ja nochmal plus minus eine Blende über diesem Dynamikumfang drüber und kannst dann tatsächlich noch was rauskitzeln. Aber habe ich bisher noch nicht gemusst, sagen wir mal so. Also, okay. Wie gesagt, und Lightroom ist jetzt nicht wirklich... Also da kenne ich mich noch nicht gut genug mit aus. Also muss da mehr Muße reinwerfen oder draufwerfen. Da gibt's diesen Regler, ich mache das hier gerade mal auf. Das heißt auf Englisch heißt das Highlights und auf Deutsch weiß ich nicht. Also wenn man an dem zieht, so Na, das ist, so leichte Überbelichtungen kriegt man damit wieder reingefangen. Ich glaube, das aber ist Licht und Schatten heißen die, glaube ich, auf Deutsch, diese Regler, oder? Das kann sein. Ja, genau, Licht und Schatten und dann noch die Weiß- und Schwarzpunkt. Genau. Mhm. So, aber wie macht Lightroom das? Was ist da, was passiert da im Bild? Ich frage dich das jetzt nicht, weil genau. die Antwort hätte ich bis vor kurzem auch noch nicht gehabt. Also Tatsache ist, ein überbelichteter Farbkanal ist überbelichtet. Das ist einfach so. Mhm. Wenn weg ist, dann ist weg. Und das siehst du, wenn du zum Beispiel dir so eine Schwarz-Weiß-Kamera nimmst, so eine Leica M Monochrom, die nur Schwarz-Weiß macht, die hat also da nicht drei Farbkanäle, sondern nur einen, da ist eine Überbelichtung einfach eine Überbelichtung. Da kannst du nichts mehr retten mit Lightroom. Das ist einfach weg. Mhm. Und interessanterweise kannst du aber aus diesen Farbbildern, RAW-Bildern immer noch ganze Menge rauskitzeln. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Da ist doch nicht mehr Information drauf. Also das ist doch nicht noch irgendwie so, ne, wie beim Mofa, ne? So ein Schalter, dass der Tank, wenn er leer ist, nochmal eine Reserve hat irgendwie. Ja. Nö, ist er nicht. Sondern, was macht Lightroom? Es schaut sich alle Farbkanäle an und üblicherweise reißt tatsächlich immer erst einer von den Farbkanälen aus, bevor die anderen mit ausreißen. Also blauer Himmel, da reißt wahrscheinlich der blaue Farbkanal zuerst aus. Ja. Und dann geht Lightroom her und leiht sich Informationen von den noch intakten Kanälen. Da wird einfach das, was auf Rot und Grün noch ist, wird einfach aufs Blau. Ich finde das immer so faszinierend, dass ja irgendjemand mal auf diese Idee überhaupt erstmal gekommen sein muss. Mich hat's auch umgehauen. Also und das geht. Das war in den älteren Versionen, war das tatsächlich, mussten zwei intakt sein. Mittlerweile wird da noch irgendwelcher Voodoo getrieben, irgendwelche Magie, irgendwelche Algorithmen, die dann versuchen tatsächlich noch aus einem Kanal noch was rauszukitzeln. Wenn schon blau und grün überbelichtet sind und rot noch ein bisschen Detail hat, dann kann er da immer noch so ein bisschen was rausholen. Und dann geht's so weit, dass wenn da nichts mehr ist, dann erfindet er was. Dann versucht er noch irgendwie so ein bisschen. Auch schön. Das wird, ja, das ist, deshalb sehen solche Korrekturen manchmal okay aus, manchmal völlig scheiße. Also es gibt so Situationen, da kannst du nichts korrigieren. Mhm. Da macht Lightroom einfach Käse draus. Aber so ein bisschen was geht und der leiht sich tatsächlich von fremden Farbkanälen Informationen. Ist das nicht da, Mann? Es ist wunderbar. Tja. Wie immer mit dir zu reden, wunderbar ist, mein lieber Chris. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Ist nicht tot.